Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Chronist der Gefühle. Die lange Nacht über Alexander Kluge. Am 25. März ist Alexander Kluge im Alter von 94 Jahren verstorben. Deshalb wiederholen wir die ihm gewidmete Lange Nacht von Jochen Rack aus dem Jahr 2010. Die ursprünglich für diesen Sendetermin angekündigte Lange Nacht, große Bühne für großes Theater, das Wiener Burgtheater in der Langen Nacht von Robert Sollich, wird am Wochenende 13. 14. Juni ausgestrahlt. Also Chronik ist ja etwas ganz Klares, nämlich zu meiner Lebenszeit, die ich bewusst erlebt habe, gibt es viele Ereignisse. Da gibt es das Jahr 1945 genauso wie die Spiegelkrise von 1962. Da gibt es die studentische Protestbewegung. Es gibt den beinahe Dritten Weltkrieg Anfang der 80er Jahre, also die Konfrontation, die Raketenkrise. Es gibt dann das Jahr 1989. Das zusammen mit dem Jahr 1991, in dem das russische Imperium zusammenbricht, doch eigentlich der Welt ganz andere Konturen gegeben hat. Und das sind die Romane, die dieses Jahrhundert erzählt. Es sind auch schreckliche Romane wie der Erste Weltkrieg, wie der Zweite Weltkrieg, wie Auschwitz. Und jetzt stehen wir vor einer Art Eröffnungsbilanz fürs 21. Jahrhundert und fragen, was ist eigentlich passiert? Ja, und das ist die Funktion einer Chronik, dass man sich nochmal klar macht, wo war ich, als Kennedy starb. Und da kann man sich entscheiden für eine objektive Chronik, eine Chronik der Ereignisse oder eine Chronik der Gefühle, dass das subjektiv stattgefunden hat. Diese Gefühle sind einerseits äußerst anpassungsfähig und sie halten sehr viel aus an Not, an Leid. Gleichzeitig sind sie das Hartnäckigste, das dem Beton ähnlichste, was ich kenne, weil sie sich auch über 2000 Jahre in den Grundannahmen nicht ändern. Als John F. Kennedy im Jahr 1963 starb, lehrte Alexander Kluge an der Hochschule für Gestaltung in Ulm und leitete mit Edgar Reitz die Abteilung für Filmgestaltung. Im selben Jahr gründete er seine Produktionsfirma Kairos Film. Das Oberhausener Manifest war im Jahr vorher erschienen, eine Unabhängigkeitserklärung junger deutscher Filmemacher. Die gesellschaftlichen Gefühle waren in Bewegung, die unruhigen 60er Jahre hatten begonnen und Alexander Kluge, der damals Anfang 30 war, machte die ersten Schritte in seiner Karriere als Filmemacher und Schriftsteller. Dass er zu einem Chronisten der Bundesrepublik und hochgeschätzten literarischen Autor werden würde, konnte er damals noch nicht ahnen. Zu viele Talente lagen noch im Wettstreit miteinander. Studiert hatte Kluge, geboren 1932, Rechtswissenschaft, Geschichte und Kirchenmusik in Freiburg, Marburg und Frankfurt am Main. 1958 hatte er als Rechtsanwalt in Berlin und München gearbeitet, aber die lebenspraktische Orientierung des jungen Mannes konkurrierte mit einer ausgeprägten künstlerischen Neigung. Als Volontär bei dem berühmten Regisseur Fritz Lang entdeckte er seine cineastische Leidenschaft und schon früh begann er zu schreiben. Was ich immer eigentlich wollte, ist Geschichten erzählen, weil mich hat es immer sehr fasziniert, wenn mein Vater Geschichten erzählt hat, wenn der Vater des Kindermädchens von mir oder das Kindermädchen mir Geschichten erzählt haben. Das heißt, wenn ich Jura studiere, brauche ich Geschichte als zweites Fach, weil Geschichte erzählt etwas. Juristen entscheiden etwas. Das ist ein Unterschied zwischen. Ich habe großes Interesse gehabt, ich habe mir vorgestellt, dass ich ein Jurist werde. Ich bin ja auch einer. Und entscheiden ist nichts Lebensfremdes, sondern es ist eine Bewaffnungsform in unserer Welt. Und ich halte es für nötig. Das ist sozusagen die realistische Seite, die von meiner Mutter sehr verstärkt ist. Denn die kommt aus einer britischen Familie, aus der Gegend von Manchester, kommen die Vorfahren. Und die sind praxistüchtig. ausgerichtet und ich liebe meine Mutter. Also liebe ich auch das Entscheiden. Und auf der anderen Seite aber das Erzählen. Das entscheidet nichts, sondern beobachtet und gibt wieder. Und Erzählen ist eine andere Haltung zur Wirklichkeit, ja, als sie zum Beispiel ein Jurist einnehmen kann. Aus dieser Leidenschaft zu schreiben, zu erzählen, die Wirklichkeit aufzuzeichnen, ist 4 Jahrzehnte später Alexander Kluges Chronik der Gefühle geworden. Das Opus Magnum des Schriftstellers, erschienen im Jahr 2000. Ein umfangreiches Kompendium von Geschichten, die Kluge im Lauf von 4 Jahrzehnten geschrieben hatte. Über 2000 Seiten. Als Chronist der Gefühle kann man ihn bezeichnen, weil es die Gefühle sind, denen er geschichtsbildende Kraft zuschreibt. Die Gefühle sind die wahren Einwohner der menschlichen Lebensläufe. Von ihnen kann man sagen, was man von den Kelten, mehrheitlich unsere Vorfahren, gesagt hat. Sie sind überall, man sieht sie nur nicht. Die Gefühle beleben und bilden die Institutionen. Sie stecken in den Zwangsgesetzen, in den glücklichen Zufällen, agitieren an den Horizonten, bewegen sich über diese hinaus bis in die Galaxien. Sie finden sich in allem, was uns angeht. Heute ist Kluge einer der wenigen großen deutschen Intellektuellen, deren Stimme Gehör findet. 1932 in Halberstadt geboren, gehört er zu jener Nachkriegsgeneration, die man als die skeptische bezeichnet hat. Eine Generation, die von dem starken moralischen und politischen Berufungsbewusstsein bestimmt wurde, die Geschichte des Nationalsozialismus aufzuarbeiten, den Rückfall in die Barbarei zu begreifen und demokratische Gegenkräfte zu entwickeln. Es ist die Generation der Grass, Walser, Enzensberger und Habermas, die jetzt alle um die 80 Jahre alt sind. Bundesrepublikanische Gründungsväter, die eigensinnig das Projekt der Aufklärung vorangetrieben haben. Alexander Kluge tat es in vielen Rollen, als Schriftsteller, Essayist, Filmemacher und seit 1988 auch als Produzent von Kulturprogrammen im Privatfernsehen. In dieser langen Nacht gibt Alexander Kluge Auskunft über seine Arbeit und sein Werk. Und er erzählt, wie sein eigener Lebenslauf verflochten ist in die Weltläufe und die Lebensläufe anderer Menschen, die ihn prägten. Ist ja der Weg vom Juristen hin zum Künstler, zum Filmemacher, zum literarischen Erzähler doch ein weiter. Man hätte doch sagen können, gut, jetzt bleibt man eben in dieser pragmatischen, praxisorientierten Laufbahn. Was waren denn für Sie die einschneidenden Erlebnisse, die Sie dazu geführt haben, von diesem Weg abzuweichen, der ja vielleicht auch ein Weg war, ich weiß nicht, ob Ihr Vater es erwartet hat von Ihnen, dass Sie diesen Weg gehen oder die Mutter es erwartet hat? Sagen wir mal, meine Mutter hätte es gern gesehen, wenn ich ein praxistüchtiger und etwas sportlicher Herr geworden wäre. Mein Vater wäre diese Frage egal gewesen. Ja, der ist Arzt und hat sehr viel Verständnis für Kunst. Ich hatte studiert und war eigentlich als Referendar zum Beispiel ganz zufrieden. Habe auch, als ich mein zweites Staatsexamen gemacht habe, mich durchaus daran orientiert, als Vertreter von Rechtsanwalt Helmut Becker, einem Anwalt und Kulturpolitiker, diese Richtung einzuschlagen. Und normalerweise wäre ich dann irgendwann mal, weil ich im Universitätskuratorium schon tätig war, so etwas wie ein Universitätsverwalter geworden. Und von daher zwar im Kulturbereich, aber als Jurist tätig gewesen. Ich habe dann mich sehr stark identifiziert, auch schon während des Referendariats, mit Erzählungen. Die meisten Erzählungen sind in einem Gerichtssaal geschrieben, der 3. Strafkammer in Wiesbaden, ja, der nachmittags leer stand, sodass man in Ruhe und in einem großen Raum wie Hieronymus im Gehäuse schreiben kann. Das hat mir sehr gefallen. Und als ich dann nach München kam, habe ich dann in der Mensa der Universität weitergeschrieben und habe eigentlich immer von daher Orte gehabt, an denen ich geschrieben habe, bis ich dann Filme gemacht habe. Dann hat man auch feste Orte, an denen man entweder dreht oder den Film schneidet. Es sind immer Gehäuse, ja, in denen man wie in einer Höhle sitzt und die Wirklichkeiten draußen beobachten kann, an sich vorüberziehen lassen kann. Das ist die Haltung des Erzählers. Und die hat mich eigentlich lebenslänglich fasziniert. Ich wäre, glaube ich, kein glücklicher Mensch, wenn ich diese Seite meines Lebens auch stattfinden würde. Wenn die andere Seite meines Lebens, dass ich aktiv auch handlungsfähig bin, gar nicht vorkäme, dann würde ich mich, wenn Sie so wollen, von meiner Mutter genieren. Waren denn die Defizite der juristischen Erzählung, die Sie damals gespürt haben, denn die juristische Erzählung wird doch zunächst mal auf etwas Allgemeines hin frisiert. Etwas das will ich nicht sagen, sondern Sie können genauso sagen, aus dem Tatbestand, aus der genauen Wahrnehmung eines Falles, ja, entwickeln Sie eine Erzählung und die Tugend ist die Kürze. Das ist etwas, was ich nicht unbedeutend finde. Und wenn Heinrich von Kleist Jurist ist und Erzähler, wenn Goethe erzählt und durchaus knapp erzählen kann, dann hat er das möglicherweise aus dieser Schule. Jurisprudenz ist die Schule der Macht. Und die Macht zu beobachten und in den Zeitmaßen der Kommunikation unter Mächtigen, die haben nicht alle keine Zeit, ja, sich ausdrücken zu können, in die Lücke der Aufmerksamkeit des anderen einzudringen, das ist nichts Schlechtes. Und langatmige Erzählweise, wie sie die Literatur auch kennt, das würde ich genant finden. Und insofern können Sie durchaus diese beiden Hälften des Lebens, das mich interessiert, zusammenfügen, denn beide beruhen auf Erzählung, auf genauer Wahrnehmung von etwas und genauer Wiedergabe von etwas. Und wenn ich sage genau, dann ist die subjektive Seite mit bei, nämlich das Gefühl. Es ist ja vielleicht auch eine typische Konstellation für die bürgerliche Existenz, dass zwei Seelen in ihrer Brust schlagen. Die eine, die eher tatkräftig ist, eben pragmatisch, realitätsorientiert, und die andere, die Künstlerseele. Daraus sind ja ganze Künstlerromane entstanden. Wie hat sich dieser Konflikt bei Ihnen da in dieser Herausbildungsphase abgebildet? Sie sagen Konflikt, aber Sie können ja zwischen dem rechten und linken Ohr und dem einen und dem anderen Auge nicht von Konflikt sprechen. Ich glaube nicht, dass ich mich, wenn ich Geschichten schreibe, anders verhalte als tatkräftiger Mensch. Und wenn ich als tatkräftiger Mensch, zum Beispiel als Jurist tätig bin, ja, verhalte ich mich insgeheim in meiner Navigation genauso wie ein Künstler. Das heißt, ich glaube nicht, dass es der Künstler eine abgehobene Tätigkeit ist. Das vorausgeschickt, müssen Sie sich vorstellen, dass ich im Institut für Sozialforschung in Vertretung von Helmut Becker, der schon den Vater von Herrn von Weizsäcker, des Bundespräsidenten, in Nürnberg verteidigt hatte und eine Praxis hatte als Strafverteidiger, aber auch als Kulturpolitiker. Und der war Rechtsberater des Instituts für Sozialforschung und ich musste ihn vertreten. War ich also irgendwann Rechtsberater von Adorno und Horkheimer und Pollock. Und habe hier im Grunde etwas kennengelernt, was sich auf eine ganz intensive, gedankenreiche Weise mit politischen Problemen befasst. Gegen die zurzeit berufslose Anita G., geboren am 2.4.1937, zurzeit ohne festen Wohnsitz, ledig, nicht vorbestraft, wird das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht in Braunschweig eröffnet, weil sie hinreichend verdächtigt ist, zu Braunschweig in der Zeitform durch eine selbstständige Handlung eine fremde bewegliche Sache in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen, fortgenommen zu haben, indem sie eine der Angelika Huss gehörige Strickjacke aus deren Spind an sich nahm und die darin befindlichen Gegenstände ebenfalls an sich brachte. Vergehen strafbar gemäß § 242 StGB eine richterliche Unterschrift. Anita G., 22 Jahre alt. Ja. Und legen Sie die Hände hier ruhig auf den Tisch und seien Sie ganz ruhig. Sie sagten, Sie waren ganz durcheinander. Was wollen Sie damit sagen? Sie mussten sich doch sagen, dass das auffallen musste. Nur Sie konnten diese Weste oder Jacke weggenommen haben. Haben Sie denn gefroren? Ja. Aber es war doch Sommer. Ich friere auch im Sommer. Das ist aber nach der Lebenserfahrung ungewöhnlich. Sie mussten sich doch sagen, dass diese Wolljacke nicht in Ihrem Besitz bleiben würde. Ja, hatten Sie denn kein schlechtes Gewissen, dass Sie einer Arbeitskollegin eine Jacke weggenommen haben? Hatten Sie eine innere Hemmung zu überwinden? Das war ganz gefühlsmäßig. Ein Ausschnitt aus Alexander Kluges Film Abschied von gestern, für den er 1966 bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet wurde. Ein typischer Film der 60er Jahre, soziologisch inspiriert, ein Versuch, die gesellschaftlichen Umstände zu erfassen und zugleich ein Film, der Kluges persönliches Interesse an Lebensläufen zeigt. Anita G. heißt die Hauptfigur in dem Film, gespielt von Alexander Kluges Schwester Alexandra Kluge, eine junge Frau, die aus Leipzig in die Bundesrepublik gekommen ist und sich in den neuen Verhältnissen durchzuschlagen sucht, dabei aber scheitert und im Gefängnis landet. Ich möchte nur das Gute. Mein Herz freut sich, das Gute zu tun. Lassen Sie uns dankbar sein, dass wir für Sie eine Arbeit, und zwar eine ziemlich gute Arbeit, gefunden haben. Was nennen Sie eine Gefahr? Gefasst zu werden. Wer will Sie fassen? Die Polizei. Nennen Sie die Ursache dafür. Weil ich gestohlen habe. Bilden Sie einen anderen Begriff. Enteignung. Wie in der Zone. Wer stiehlt, wird enteignet. Sie wissen selbst, dass das nicht stimmt. Bilden Sie einen anderen Begriff. Bewährung. Was verstehen Sie darunter? Wenn man sich bessert. Sehen Sie, das ist gut so. Bilden Sie einen weiteren Begriff. Gutes tun. Was verstehen Sie unter Gutes tun? Eine gute Tat. Was ist gut? Das, was gut tut. Das ist nicht ganz richtig. Man kann sich vorstellen, dass Kluge sich von seinen Beobachtungen im Gericht zu der Geschichte inspirieren ließ. Ein Lebenslauf der 60er Jahre. Lebensläufe aus dem Krieg hatte er bereits in einem Erzählungsband veröffentlicht, aus dem er 1962 in der berühmten Gruppe 47 las. Es geht in diesem Buch um Lebensgeschichten von Menschen, deren Leben durch die Bruchstelle von 1945 gezeichnet ist. Sie haben etwas verloren, geraten in die Verzweiflung, aus der sie herauszufinden trachten. Durch Flucht, durch Illusionierung, durch verzweifelten Ausbruch, durch Übersprung, durch Suche nach einem Ausweg oder in der Verschanzung. Das Buch enthält 9 Lebensläufe, teils erfunden, teils nicht erfunden, in denen gelegentlich auch kurze dokumentarische Passagen und Einblendungen aus fremden Texten zu finden sind. Eine der Geschichten aus den Lebensläufen heißt »Ein Liebesversuch« und ist nicht länger als 4 Seiten. Ein Liebesversuch. Als das billigste Mittel, in den Lagern Massensterilisationen durchzuführen, erschien 1943 Röntgenbestrahlung. Zweifelhaft war, ob die so erzielte Unfruchtbarkeit nachhaltig war. Wir führten einen männlichen und einen weiblichen Gefangenen zu einem Versuch zusammen. Der dafür vorgesehene Raum war größer als die meisten Zellen. Er wurde mit Teppichen der Lagerleitung ausgelegt. Die Hoffnung, dass die Gefangenen in ihrer hochzeitlich ausgestalteten Zelle dem Versuch Genüge leisteten, erfüllte sich nicht. Wussten sie von der erfolgten Sterilisation? Das war nicht anzunehmen. Die beiden Gefangenen setzten sich in verschiedene Ecken des dielengedeckten und teppichbelegten Raumes. Es war durch das Bullauge, das der Beobachtung von außen diente, nicht zu erkennen, ob sie seit der Zusammenführung miteinander gesprochen hatten. Sie führten jedenfalls keine Gespräche. Diese Passivität war deshalb besonders unangenehm, weil hochgestellte Gäste sich zur Beobachtung des Versuchs angesagt hatten. Um den Fortgang des Experiments zu beschleunigen, befahl der Standortarzt und Leiter des Versuchs, den beiden Gefangenen die Kleider fortzunehmen. Schämten sich die Versuchspersonen? Man kann nicht sagen, dass die Versuchspersonen sich schämten. Sie blieben im Wesentlichen auch ohne ihre Kleidung in den bis dahin eingenommenen Positionen. Sie schienen zu schlafen. »Wir wollen sie ein bisschen aufwecken«, sagte der Leiter des Versuchs. Es wurden Schallplatten herbeigeholt. Durch das Bullauge war zu sehen, dass beide Gefangenen auf die Musik zunächst reagierten. Wenig später verfielen sie aber wieder in ihren apathischen Zustand. Für den Versuch war es wichtig, dass die Versuchspersonen endlich mit dem Versuch begannen, da nur so mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob die unauffällig erzeugte Unfruchtbarkeit bei den behandelten Personen auch über längere Zeitabschnitte hin wirksam blieb. Eine grausige Geschichte, die Schrecken der NS-Herrschaft kompromisslos aufzeichnet. Aufarbeitung der Vergangenheit hatte das der Philosoph Theodor W. Adorno genannt, bei dem Alexander Kluge in Frankfurt studiert hatte und auf dessen Denken er sich bis heute beruft. Waren die Versuchspersonen nicht willig? Grundsätzlich waren sie gehorsam, ich möchte also sagen, willig. Waren die Gefangenen gut ernährt? Schon längere Zeit vor Beginn des Versuchs waren die in Aussicht genommenen Versuchspersonen besonders gut ernährt worden. Nun lagen sie bereits 2 Tage im gleichen Raum, ohne dass Annäherungsversuche festzustellen waren. Wir gaben ihnen Eiweißgalert aus Eiern zu trinken. Die Gefangenen nahmen das Eiweiß gierig auf. Oberscharfführer Wilhelm ließ die beiden aus Gartenschläuchen anspritzen. Anschließend wurden sie wieder frierend in das Dielenzimmer geführt, aber auch das Wärmebedürfnis führte sie nicht zueinander. Fürchteten sie die Freigeisterei, der sie sich ausgesetzt sahen? Glaubten sie, dies wäre eine Prüfung, bei der sie ihre Moralität zu erweisen hätten? Lag das Unglück des Lagers wie eine hohe Wand zwischen ihnen? Wussten sie, dass im Falle einer Schwängerung beide Körper seziert und untersucht würden? Wir pressten ihre Leiber aneinander, hielten sie unter langsamer Erwärmung in Hautnähe aneinander, bestrichen sie mit Alkohol und gaben den Personen Alkohol, Rotwein mit Ei, auch Fleisch zu essen und Shampoos zu trinken. Wir korrigierten die Beleuchtung. Nichts davon führte jedoch zur Erregung. Es gab keine Möglichkeit, die Versuchspersonen zu einer eindeutigen Reaktion zu gewinnen. Und so wurde der Versuch ergebnislos abgebrochen. Später wurde er mit anderen Personen wieder aufgenommen. Was geschah mit den Versuchspersonen? Die widerspenstigen Versuchspersonen wurden erschossen. Soll das besagen, dass an einem bestimmten Punkt des Unglücks Liebe nicht mehr zu bewerkstelligen ist? Eine für Alexander Kluge typische Geschichte mit einem lehrhaften Schluss. Bis heute ist Kluge dem in den Lebensläufen angeschlagenen Duktus des Erzählens treu geblieben. Es ist ein unverwechselbarer Stil, distanziert, reflektierend, analytisch unterkühlt. Geschichten, die auf die Knochen reduziert sind und sich jeder erzählerischen Ornamentik verweigern. Immer wieder umkreist Kluge Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und versucht erzählend, das Unheil dieser ihn und seine Generation prägenden Historie verstehbar zu machen. In seinem Buch Schlachtbeschreibung, das den Untergang der 6. Armee in Stalingrad nachzeichnet, lautet der aufschlussreiche Untertitel »Der organisatorische Aufbau eines Unglücks«. Ein Begriff, der Kluges Erzählen insgesamt charakterisiert. Die organisatorischen Umstände menschlichen Unglücks begreiflich zu machen, ist sein erkenntnisleitendes Interesse. Und dabei reicht das Spektrum der Themen von weltgeschichtlichen Ereignissen bis ins Allerprivateste des eigenen Lebens. In seinem Buch »Tür an Tür mit einem anderen Leben« aus dem Jahr 2006, das eine Fortsetzung der Chronik der Gefühle darstellt, erzählt Kluge nicht nur neue Geschichten vom Zweiten Weltkrieg, von der Globalisierung heute, von Lokomotiven oder vom Zirkus, sondern gibt auch biografische Auskünfte über seinen Familienroman und seine Herkunft aus Halberstadt, erzählt von seinem Vater und seiner Mutter. Mein Vater. 1. Schnipsel der Ahnen. Die Praxis schließt an solchem Tag eine Viertelstunde früher. Es sind nicht viele Haare zu kürzen. Nur der Saum, der die Glatze umgibt, wird gestutzt. Entfernt sind die Längen in einem Augenblick. Es steckt aber in jedem Fädchen Haar, die das Hausmädchen mit Handbesen und Kehrschaufel aufsammelt und in den Mülleimer wirft, die gesamte Folge der Geschlechter, die Ahnen. Zwei. Reinigung des Hauses. Das weißgliedrige Gemeinwesen, das er bewohnte, sein Körper, wurde jeden Sonnabend einer Säuberungsaktion im Dampfbad ausgesetzt. Er schwitzte einige Liter Körperflüssigkeit in den gekachelten Raum. Er sah darauf, die Füße nicht mit dem Fußpilz anderer anzustecken. An den Nasenlöchern entzündete Stellen. Das war seine Eigenart. Man muss diese Stellen bei der Reinigung seines Hauses schonen. 4. Sein Reich. Alle 14 Tage schrieb er am Sonntagnachmittag seine ärztlichen Liquidationen. Eine Tasse Mokka, die Zigarre. Seine Sinne empfanden die Gemütlichkeit der Stunde. Den Eingang der Beträge auf dem Konto vermochte er nicht zu empfinden. Dagegen die Abmessungen des Gartens, die Anwesenheit der Bäume, einen Landregen, die Schneedecke im Garten, Einwirkungen eines Blitzschlages in einem Baum auf dem Dach des Hauses, Blitzableiter. Das gehörte zu seinem Reich. So auch die Musik. Übertragung von zwei Akten der Meistersinger von Nürnberg von 15 Uhr bis 18 Uhr. Das entsprach der Zeit, in der er seine Rechnungen schrieb. Sein Sinn dehnte sich auf das Musikdrama aus. Dagegen schon nicht mehr auf die Landkarten, die im Flur an den Wänden hingen und aus denen sich ergab, bis wohin die deutschen Truppen noch vor kurzem in ferne Länder vorgerückt waren. Aus den Puzzlestücken solcher Geschichten kann sich der Leser ein Bild von Kluges Vater zusammensetzen. Auch Fotos liefert Kluge in seinem Text mit. Ein Prinzip, das überhaupt zu seinem künstlerischen Arbeiten gehört. Text und Bild ergänzen sich. In seinen Filmen werden Texte zitiert und in seine Bücher gehen Bilder ein. In einer Geschichte erzählt Kluge, wie Walter Benjamin im Jahr 1932, Kluges Geburtsjahr, nach Halberstadt kommt, dort die Oper besucht und ganz nah bei seinem Vater sitzt. Ist Walter Benjamin, dessen Passagenwerk für Kluge ein Vorbild seines Schreibens ist, so etwas wie ein erträumter Ersatzvater? Er ist einmal in Aschersleben, das ist ein Eisenbahnknotenpunkt in der Nähe von Halberstadt. Und das ist die Strecke, wo die Lokomotiven wechseln. Und wenn er die richtige Lokomotive, die eine nicht ablöst, dann bleibt man liegen mit seinem Zug. Und das ist Kaisers Aschern übrigens bei Thomas Mann, dieser Name, Aschersleben. Und Sie können von diesem Provinzort, wo Sie nicht mal ein Hotel finden, nur bis Halberstadt dann weiterfahren. Da kommen Sie auch hin. Was macht so ein Mann wie Benjamin am Abend? Er besucht das Opernhaus. Es sind keine anderen öffentlichen Gebäude offen und in die Kirche geht er nicht. Das heißt, hier ist jetzt der Sitz, wo mein Vater regelmäßig ist. Er war Theaterarzt dort. Die haben auf 30 Meter Entfernung nebeneinander gesessen. Und jetzt kommt eine kleine Fiktion, eine Anleihe, ja, bei der Einbildungskraft. Nämlich, dass sie anschließend nach der Oper in dasselbe Lokal gehen. Da ist nicht viel Fiktion für nötig, denn es gibt nur eins, das um diese Uhrzeit auf hat. Das ist die saure Schnauze. Und da sitzen sie nun wiederum. Und jetzt müssen sie nur noch fingieren, dass sie irgendwann mal auf die Toilette müssen. Und das ist für mich so eine Grundsituation, die ich aus dem Gerichtsverfahren kenne, ja, dass eben die entlegensten, also Kläger und Ankläger, Richter und Verteidiger, treffen sich irgendwann mal auf dem Pissoir. Und da haben sie immer noch eine Distanz und sie haben nicht miteinander gesprochen. Aber ganz dicht gehen die Kausalketten aneinander vorbei. Walter Benjamin kommt bis Halberstadt. Was hätten die Jahrgangskameraden, mein Vater und Walter Benjamin, miteinander geredet, wenn sie sich angesprochen hätten, zum Beispiel auf dem Pissoir, entgegen den gesellschaftlichen Konventionen, nach welchen ein revolutionärer Intellektueller aus der Metropole und ein konservativer Arzt aus einer Kleinstadt miteinander kaum hätten kommunizieren können. Wären sie in den ersten 20 Sekunden auf das Drama Madame Butterfly zu sprechen gekommen? Hätte sich vielleicht ein Einverständnis ergeben, über die Grenzen der Fremdheit hinweg, eine Bekanntschaft? Über reale Dinge hätten sie einander nichts zu sagen gewusst, über die Oper hätten sie sich unterhalten können. Das heißt also, es hätte einen Punkt außerhalb von Halberstadt gegeben, ja. Das ist Puccinis mit der Butterfly, ja. Und über den hätten sie sich verständigen können. Ich führe gewissermaßen die beiden nachträglich zusammen, weil ich sie beide liebe. Und das ist eine normale Tätigkeit, das macht Ovid auch nicht anders in seinen Metamorphosen. Er führt das, was er liebt, zusammen. Er führt Erfahrungen, die er hat, zusammen in seinen Metamorphosen. Ja. Das größte Werk, das etwas, was Sie vermisst haben an Ihrem Vater, dass er diese theoretische Linie, die Sie dann so sehr interessiert hat, weniger vertreten hat? Nein. An meinem Vater fehlt mir gar nichts, das ist eine einheitliche Persönlichkeit und ich bin sehr stolz auf ihn. Ich schreibe so eine Geschichte nicht, weil mir etwas fehlt, sondern weil gewissermaßen Kraft meiner Liebesfähigkeit gehören die beiden zusammen, ja, in einem Interesse, das außerhalb ihres bloßen Ichs steckt. Denn von Benjamin ist der Weg zu Madame Butterfly, dieser Frau, die da stirbt, weil ein amerikanischer Offizier sie für eine Nacht für würdig hält, mit ihm Leidenschaft zu entwickeln und danach aber zu einem Leben mit ihr sie nicht für würdig hält. Das ist die größte Form der Verachtung eines Menschen, die man ausdrücken kann. Das sind die Battlefields of Love. Ja? Da sind die größten Verluste in der Welt. Und entsteht auch Aggression. Und dass sie oft in der Analyse einer solchen erschütternden Geschichte zusammenfinden könnten, finde ich etwas Schönes. Aber jeder Mensch kann da auf den Battlefields of Love zusammenfinden. Ich komme deshalb auf diese Familiengeschichte zurück, weil sich eben konventionellerweise doch bestimmte Charaktereigenschaften von den Eltern über das Milieu, über die Erziehung, über den Ort, an dem man aufwächst, an die Kinder weiter tradieren. Sie gehen ja auch intensiver auf das eigene Elternhaus ein. Sie erinnern sich daran, es waren Kindheitserlebnisse, denn sie mussten ja dann später Halberstadt verlassen, nicht zuletzt, weil es im Krieg zerstört worden war. Deswegen musste ich nicht Halberstadt verlassen, sondern Halberstadt wurde in den letzten Tagen des Kriegs total zerbombt und ich habe dann noch eine ganze Weile, mein Gymnasium ja auch, war ja erhalten, ja, noch weitergelebt. Ich bin nach Berlin gegangen, West-Berlin, weil ich meiner Mutter zugeteilt war bei der Scheidung. Und wenn Sie mich fragen, was mich mehr erschüttert hat, die Scheidung meiner Eltern oder der Luftangriff und der Verlust des Hauses, des Elternhauses, ich sage, es ist die Scheidung, ja, die mich mehr erschüttert. Und beide Ereignisse kann ich eigentlich nicht vergessen. Es sind beides Eingriffe, die mir so eine Grundillusion geraubt haben, die eigentlich dadurch auch nur verstärkt wurde. Die lässt sich ja nicht wegnehmen. Nämlich, dass ich in Sicherheit wäre. Dass meine Welt quasi wie in einer Glücksblase auf ewig erhalten bleibt. Das ist für den Verstand dementiert worden. Für das Gefühl kann ich nicht behaupten. Ich würde ja das immer wieder herstellen, diese Blase. Sie erzählen eine Geschichte in diesem Buch Tür an Tür mit einem anderen Leben über den Vater, der in einer Weihnachtsnacht von einem Kranken gerufen wird, von einer gebärenden Frau, ja, wenn ich mich recht erinnere, ja, als Geburtshelfer dorthin gerufen wird und anstandslos dorthin geht, keinen Moment zögert, also aus meiner Deutung einen Moment von auch protestantischer Pflichtethik. Ich habe immer eigentlich angenommen, stillschweigend aus dem Lesen ihrer Geschichten, die mir sehr rationalistisch erscheinen, auch in ihrem ganzen Anspruch, was die Aufklärungsmöglichkeit über menschliches Schicksal anbetrifft, dass sie aus einem protestantischen Elternhaus herkommen. Mir scheint so eine Orientierung am Pflichtethos, an der Orientierung an der Arbeit in ihrer eigenen Lebensrealität evident zu sein. Rücken Sie aber jetzt die Pflicht nicht zu weit weg vom Gefühl. Sie haben hier einen protestantischen Menschen in meinem Vater und das gibt er mir weiter. Aber Sie haben auch einen Arzt. Und dieser Arzt, der kriegt in der Anatomie durchaus Zweifel, wo der Sitz Gottes ist, ja, im Menschen. Aber er hat keinen Zweifel daran, dass man, wenn es notwendig ist, hier, weil die Schwangerschaft lässt sich ja nicht bremsen, ja, dann muss er hin. Und wenn das eine Steißlage ist, das ist eine gefährliche Position des Kindes, ja, da kommt das Köpfchen nicht vorne durch, sondern die Beine stecken da und die Glieder wie ein Hindernis verhindern die Geburt. Und er muss das Kind drehen. Das ist sehr schwer. Und das ist jetzt Verantwortung, wie Sie sagen. Aber die kommt aus etwas Älterem als dem Protestantismus. Und die hat genauso in Hippokrates eine Wurzel, und das ist ja ein antiker Arzt, das ist ein Heide. Das ist, ein Mensch möchte das, was er kann, auch sorgfältig ausüben. Und das ist eine Sache, wenn er sich in den Spiegel sieht, gefällt er sich, wenn er so tüchtig ist, wenn er sein Können ausübt. Und das mag genauso wichtig sein, wie die Pflicht, die einem Menschen nur gegenübersteht. Das heißt, wenn Sie sagen, im Zentrum des Herzens ist selber die Pflicht, dann stimmt das, was Sie sagen. Wenn Sie sagen, das ist eine Vorschrift, der man folgt, und mein Verstand sagt mir, ich soll dir folgen, dann stimmt das für mich nicht und für meinen Vater auch nicht. Im Rahmen der Erzählung von seinen Eltern, ein Kapitel unter dem Titel »Eine Dame der Gesellschaft« widmet sich seiner Mutter, erzählt Kluge auch von seinen grundlegenden Erfahrungen im Elternhaus. Wie man auf einer Treppe stürzt und sich den Arm verrenkt. Wie man vom Treppengeländer abstürzt und in 3 Metern Tiefe mit der Stirn auf die Treppenstufen fällt, sofort in die Praxis des Vaters gebracht wird und mit 7 Stichen genäht noch einmal davonkommt. Wie der Wall von Schnee vor dem Haus auf dem Bürgersteig aufgeschichtet im Februar schmilzt. Wie man sich einhockt im Dezember in der Wärme des Hauses, zurückgekehrt vom Schlittenfahren in der Plantage. 1937 wird der Garten umgestaltet. Ein Walnussbaum hütet seinen Steingarten, in dem mein Vater in seiner Freizeit pflanzt. Ein zweiter Baum, eine Kastanie, konkurriert über der Grasfläche. Um die Wurzeln des mächtigen Baumes sind meine Anlagen errichtet. Rom und wichtige Städte Griechenlands. Halberstadts Lehmboden macht die geformten Säulen, solide wie Stein. Pipetten an Schläuchen bringen nach dem Prinzip der verbundenen Gefäße die Springbrunnen Roms ein und vermuteter griechischer Städte. Um die Bleischiffe, welche die Schlachtflotte des Deutschen Reichs darstellen, habe ich Zinnsoldaten aufgestellt, von meinem Schulfreund Wolfgang Meyer getauscht. Diese Zinnsoldaten führen die Kriege um Rom, auch die Preußens, die des großen Königs in Rom, auch die Feldzüge von 1941 in den Dimensionen der Tonerde. Am Tag des Bombenangriffs vom 8. April 1945 stellte ich meine Zinnsoldaten, die im Haus überwintert hatten, im Garten neu auf. Kurze Zeit später waren sie durch den Luftdruck verweht. Unter Sträuchern am Rande des Gartens habe ich später zwei Stücke davon, halbierte Soldaten, wiedergefunden. Wenn Sie die Treppe runterfallen als Kind und sich einen Arm verstauchen oder brechen, dann machen Sie eine Erfahrung. Diese Treppe lernen Sie auf ewig kennen. Und wenn Sie bestimmte Möbelgerüche haben oder Sie haben den Ordnungssinn der Mutter nicht mitbekommen, die einen großen Haushalt ja regiert und der geht, wenn Gäste kommen, anders und ohne Beachtung der Kinder. Und anderen Zeiten wiederum sind wir kleine Schmuckstücke im Umfeld der Eltern. Das heißt, es sind sehr starke familiäre Wetter. Und das merkt sich doch ein Mensch. Und da wachsen sie drin auf. Und das Haus davon, ich habe es mal 1946 oder 1952 und dann nochmal nach dem Tod meines Vaters mal geguckt, was da noch übrig ist. Ich habe einen Backstein gefunden und einen Busch. Wurde es zerstört bei der Bombardierung? Aber sicher. Und es brannte ab. Sozusagen, wie eine ganze Stadt abbrennen kann. Und das ist ja ein Feuersturm, der so eine Stadt dann erfasst. Das sind ja nicht die Bomben, sondern es ist der anschließenden Folgen. Und da ist wirklich nichts übrig. Aber in mir ist das natürlich, oder in den Erinnerungen meiner Schwester, ist das mehr als eine Erinnerung. Man macht sich dann sozusagen seine subjektive Welt. Sie können mich nach Princeton in den USA versetzen. Und nachmittags, ich wache aus dem Schlaf auf, und bin zu Hause. Und diese kurzen Momente, in denen man im Grunde in einer Welt, die es gar nicht gibt mehr, verweilt, das ist eigentlich zu Hause, das erholt, das ist eine Nahrung. Wo waren Sie damals, als diese Bombe auf das Haus gefallen ist? 20 Meter von der nächsten Bombe entfernt. Wir lagen im Keller. Also wenn so ein Segen runterrauscht in Ihrer Nähe, dann geht zunächst mal das Licht aus, Staub entwickelt sich, Sie fallen zu Boden übereinander und man betet auch. Weil sie denken, beim nächsten Einschlag sind wir alle tot. Es ist übrigens so, ich habe jetzt erst, viele Jahre danach, eigentlich die Empfindung dafür. In diesem Moment hatte ich die Idee, ach, das wird ja schwierig, ich kann ja nachmittags um 2 Uhr nicht zur Klavierlehrerin. Das heißt, ich versäume einen Termin. Das geht gleichzeitig mit der Angst. Man ist also nicht wirklich koordiniert sinnlich tätig, wenn Sie so wollen. Und ich habe jetzt festgestellt, wie der Angriff in Wirklichkeit ging. Er hörte sich von einer ganz anderen Richtung an. Vom Heinehaus her, vom Bahnhof her, dachten wir, kämen die Bomben näher. Sie kamen in Wirklichkeit vom Harz, also von Süden. Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945. Chronik der Gefühle, 8. Kapitel. Der Bomberpulk, etwa 200 Maschinen, denen im Abstand von 10 Flugminuten, das heißt jetzt über Nordhausen, weitere 116 Maschinen folgten, flog in etwa 7000 Meter Höhe von Südwesten auf die Stadt Halberstadt zu. Die Formation, wie zur Attacke geordnet, hatte einen traditionell kavalleristischen Anschein, war aber berechnet, nicht Parade, sondern eine Position, in der die Maschinen, würden sie durch Jagdflugzeuge angegriffen, zum Feuerschutz zusammenrückten, würden sie durch Flak beschossen auseinandergezogen werden könnten. Die Pionierphase solcher Angriffe mit 4 motorigen Fernbombern B-17, jeder eine Werkstatt, aber der kompakte Verband als Fabrik, liegt 3 bis 4 Jahre zurück. Die Komplettierung des Verfahrens hat Faktoren, die in der Pionierphase eine Rolle gespielt hatten, als irrational ausgegliedert, wie Gottvertrauen, militärische Formenwelt, Strategie, Binnenwerbung gegenüber den Besatzungen, damit sie angriffswillig sind, Hinweise auf Eigentümlichkeiten des Ziels, Sinn des Angriffs und so fort. Die Bomber hatten Halberstadt als Ausweichziel, weil im Zielvorrat, wie man das nennt, war Stendal, eine Stadt nördlich von Halberstadt, ausgefallen wegen Wolkenbedeckung. Und deswegen kam jetzt unsere Stadt dran. Und hier ist dann ein markantes Gebäude, das Augusta-Victoria-Gymnasium, hat ein großes rotes Dach, das ist von oben zu erkennen. Und das ist der Punkt, wo die Bomberpiloten den Auftrag haben, ab dann zählen sie bis 5 und dann fallen die Bomben. Das war ein Tagesangriff? Das ist ein Tagesangriff. Von Amerikanern? Das können sie ganz ungeschützt tun, denn es gibt keine deutsche Abwehr. Jetzt fliegen die auf diese mittelalterliche Stadt zu, von diesem Ausklingpunkt an. Und wenn der Wind ein ganz klein bisschen andere Geschwindigkeit gehabt hätte, wären wir umgekommen. Und so sind wir knapp entkommen, habe ich mir deutlich gemerkt. Die Turmbeobachterinnen, Frau Arnold und Frau Zacke. Auf dem Turmumgang des Glockenturms der Martini-Kirche sind Frau Arnold und Frau Zacke, Luftschutzdienst verpflichtet, als Turmbeobachterinnen aufgestellt. Sie haben sich auf Klappstühlen hier eingerichtet, Taschenlampen, die tagsüber nicht gebraucht werden, Thermosflasche mit Bier, Brotpakete, Ferngläser, Sprechfunkgeräte. Sie sind bei ÖLW, öffentliche Luftwarnung, hierher aufgestiegen, sind noch mit dem Rundblick durch die Ferngläser beschäftigt. Da sehen Sie von Süden her zwei in die Höhe gestaffelte Formationen. Sie geben durch, etwa 3000 Meter Höhe, Richtung Quedlinburger Straße Heineplatz, B-17 Fernbomber. Rauchzeichen über der Südstadt. Frau Arnold ergänzt, ruft in das von Frau Zacker gehaltene Funkgerät hinein, die quacken Bomben. Die quacken Bomben. 12-mal Reihenwurf beiderseits der Blankenburger Bahn. Frau Arnold, es laufen noch Massen mit Sack und Pack in Richtung Spiegelsberge. In Richtung Spiegelsberge. Frau Zacke, nicht alle Maschinen haben geworfen. Damit ist der Redestrom der Turmbeobachterinnen zunächst zu Ende. Beide Frauen zählen. Sie haben die Ferngläser abgesetzt. 38. Es ist nicht klar, ob Maschinen oder Bombenwürfe. 38. 38. 38. Über Gegensprechanlage wird von der Zentrale zurückgefragt. Was? 38. Stein- und Hardenbergstraße, Hühlingerstraße, Heineplatz, Richard-Wagner-Straße. Was 38? Was 38? Was 38? Frau Zacke antwortet für Turmbeobachterin Arnold, die das Gerät hält. Einmal 38 und dahinter 96 Maschinen. Versammlung über Wehrstedt. Turmbeobachterinnen werden über Gegensprechanlage informiert, dass über Nordhausen im Abstand von 10 Flugminuten weitere Bomberwellen folgen. Es sind genug da. Sie sieht, dass die Flugzeuge aus der Schleife heraus aus Richtung Wehrstädter Brücke, Hindenburgstraße, direkt auf sie zufliegen. Schräg dazu aus Richtung Oschersleben kleinere, schnellere Maschinen. Eine der zweimotorigen Maschinen taucht aus etwa 1000 Meter Höhe im Sturz auf 300 Meter hinunter. Setzt Rauchzeichen über Gröperstraße. Also weit abseits nach Norden. Rauchzeichen schwarz über Fischmarkt und so weiter, gelb über Unterstadt. Die Maschinen flogen jetzt über die Beobachterinnen hinweg. Vor einem Kilometer das Pfeifen der Reihenwürfe. Frau Zacke brüllt in das Sprechgerät. Einschläge, breites Tor, Stäbchenbomben in Massen. Die Frauen müssen sich besser festhalten. Flüchten hätte keinen Sinn. Die Frauen zwingen sich, in der Hocke, beide Hände am Gesims, weiterhin zu den Maschinen hinzusehen, die als zweiter Pulk anfliegen, etwa 2000 Meter Höhe. Kulk, breiter Weg, Wort, Schuhstraße, Paulsplan. Sie flüstern schulmäßig die Angaben, wie sie ausgebildet sind. leiten sie aber nicht mehr weiter. Sie haben den Eindruck, dass der Turm sich bewegt? Turmbeobachterinnen haben die Bezeichnung Hyänen, weil sie in der Verzweiflung heulen. Unter den Frauen ist die Holzverschalung des Turms innen in Brand geraten, auch Teile der Turmhaube. Frau Zacke will nicht auf dem steinernen Gesims des Turmumgangs abbrennen. Sie pufft die Turmbeobachterin Arnold in die Seite, reißt Klappstuhl, Fernglas, Funksprechgerät an sich und rennt in den Turm hinein, die Holztreppe nach unten. Hinter ihr trappelt Frau Arnold. Ein starker Luftzug oder Sturm drückt die Frauen an das Geländer. Unterwegs ruft Frau Zacke ins Gerät. Kirche brennt, sind unterwegs. Gucken Sie, ich habe ja so einen Luftangriff erlebt. Und ich kann wirklich bestätigen, dass ich ihn nicht verstanden habe, als er stattfand. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich sehr gefürchtet habe, aber ich fand es auch extrem interessant. Ja. Und ich habe mich mit lauter Nebensachen beschäftigt, die gar nichts zu tun haben mit dem Ereignis selbst. Und ich kann behaupten, dass ich vielleicht 30, 40 Jahre später eigentlich erst verstanden habe, was ist das für ein gesellschaftliches Verhältnis? Dass man nicht mal kapitulieren kann. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Ja. Und das zeigt mir eine Übermacht des industrialisierten Kriegs, bei denen der Schein, der selbst noch bei Verdun vorhanden ist, dass hier zwei Fronten einander gegenüberliegen, weggeräumt ist. Denn die Bevölkerung unten und die Industrieanlage, die da oben anfliegt, die sind um Aggregatzustände der Gesellschaft verschieden. Also die Vorstellung, die mich sehr beschäftigt ist, wenn man nun ganz große Bettlaken aneinander genäht hätte und aus den Kirchenfenstern der Martini-Kirche herausgehängt hätte, hätte man kapitulieren können. Das war das Grundrecht des Schwachen in allen vorangehenden Kriegen. In der Natur verwurzelt, denn wenn ein Tier im Wolfsrudel seine Kehle zeigt, ja, dann wird es nicht gebissen. Und dieses aufgehoben, ja, weil die Zufallswolke, die da oben heranfliegt als Bombergeschwader, die Systemwolke, ja, und das, was unten ein Mensch kann und tut, was Bombenentschärfer könnten, aber solange die Bombe fliegt, sind sie hilflos. Dies ist doch ein Unterschied, das muss man doch mal verstehen. Und diese Grundsituation, die muss man einmal durchdenken. Das ist eine planetarische Situation, in der wir stehen. Ja. Das ist nicht anders, wenn wir hier in Europa abhängig davon sind, dass in Pakistan und Indien nicht eine ganz große Katastrophe atomar passiert. Ja, dann sind wir auf eine Weise vernetzt, gegen die die Finanzkrise gar nichts ist. Und dies im Bewusstsein zu halten, dies zu verstehen als gesellschaftliches Verhältnis, ja, dabei nicht gleich zu sagen, ach Verhängnis, wir sind Skeptiker, wir können doch nichts ändern, sondern zu sagen, für unsere Kinder tun wir etwas, einen Ausweg muss es geben. Das ist eine natürliche literarische Haltung. Die würde ich Montaigne zuschreiben. Die hat Ovid beobachtet. Das ist das, was wir von Marx lernen können, der nun selber kein Literat ist. Und das ist das, wofür man Geschichten schreibt. Deswegen kann man den Luftangriff nicht aussparen. Persönliches und Allgemeines, Privates und Politisches hängen für Kluge unwiderruflich zusammen. Zwischen den einzelnen Lebensläufen und dem großen Weltlauf gibt es Beziehungen. Abhängigkeiten, aber auch mögliche Freiheitslücken, in denen die Kausalketten unterbrochen werden können. Im organisatorischen Aufbau von Unglücken will Kluge die Lücken finden, die der Teufel lässt. Vielleicht als einziger deutscher Gegenwartsautor traut sich Kluge die Balzac-Aufgabe zu, das Big Picture der kapitalistischen Weltgesellschaft und ihrer Geschichte zu zeichnen. Keiner hat wie er eine vergleichbar umfängliche erzählerische Soziologie des 20. Jahrhunderts entworfen. Der Chronist der Gefühle ist vor allem im letzten Jahrzehnt ein ungeheuer produktiver Autor gewesen, der Buch um Buch mit seinen Geschichten veröffentlicht hat. Auf über 4000 Seiten ist die Chronik der Gefühle inzwischen angewachsen. Und vor allem in den letzten Büchern gab Kluge seiner eigenen Lebensgeschichte immer mehr Raum. Es ist eher so, dass ich den Eindruck habe, ich selber habe in mir mehr Ruhe und kann mich mehr mit etwas befassen, was ich auch liebe. Das reicht von Eisenbahnen, die ich als Kind liebte, über Zirkus bis zum Kino. Und ich leiste mir das. Ich werde sozusagen etwas luxuriöser in dem, was ich mir leiste. Ich frage mich nicht so intensiv, wie wichtig ist das Kino in seinen Geschichten für ein Leser, sondern sage mir, der Leser wird es schon hinnehmen und wird es schon dulden. Ich muss jetzt nicht das konkurrieren lassen mit Stalingrad oder mit meinetwegen dem fundamentalistischen Terror. Also das heißt, gewisse Wichtigkeiten in der Welt, die ich durchaus wahrnehme, die kann ich ein bisschen gelassener nehmen. Und deswegen werden Sie auch in dem Buch Tür an Tür mit einem anderen Leben finden, dass ich viele Dinge, die ich früher nicht beschrieben habe, weil ich mein eigenes Leben nicht so wichtig finde, habe ich jetzt mal mit eingefügt oder meine Eltern mit eingefügt, wo ich auch nicht sage, darum dreht sich der Globus. Aber mein Leben dreht sich um die. Und habe ich also etwas mehr Subjektivität mir erlaubt. Es ist eine Erlaubnis, die man sich gibt, weil man als Autor auch sich in der Disziplin fühlt, zunächst einmal das, was uns alle angeht, zu beschreiben. Und darin steckt aber etwas, wogegen die Fantasie des Autors auch rebelliert. Der möchte auch gerne mal seine Fimmel erzählen oder das, was ihn nur persönlich betrifft, oder über ein Grasbüschel handeln, während in der Weltgeschichte große Dinge vor sich gehen. Worin Alexander Kluge sein wahres Motiv sieht, Geschichten zu schreiben, und wie er die Rolle der Gefühle im Geschichtsprozess genauer versteht, davon erfahren Sie mehr in der zweiten Stunde dieser langen Nacht. Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall fordert die Bundesregierung zu einem milliardenschweren Sparpaket und massiven Steuerentlastungen auf. Bundesfinanzminister Klingbeil müsse bis zu 50 Milliarden Euro einsparen, sagte Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander der Bild-Zeitung. Dabei müsse, außer der Verteidigung, alles auf den Prüfstand. Von sämtlichen Förderprogrammen, zum Beispiel für Kommunen und Nichtregierungsorganisationen, bis hin zu den Personalkosten. So müsse die Regierung hunderte Beamtenstellen abbauen und auch bei der Bundesagentur für Arbeit bis zu 10.000 Stellen streichen, meinte Zander. Mit dem eingesparten Geld sollten Steuerentlastungen finanziert werden. Der Arbeitgebervertreter nannte Körperschaftssteuer, Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag. Außerdem forderte er, dass der Spitzensteuersatz erst später greifen sollte. Delegationen der USA und des Iran wollen heute einen Versuch unternehmen, die vor wenigen Tagen vereinbarte Waffenruhe zu festigen. Gesprächsort ist die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Die iranischen Vertreter unter Leitung von Parlamentspräsident Ghadi Baf trafen gestern Abend ein. Die US-Delegation wird von Vizepräsident Vance angeführt. Er warnte Teheran vor seiner Anreise vor Tricksereien bei den Verhandlungen. US-Präsident Trump drohte für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit erneuten Angriffen auf den Iran. Die Positionen beider Seiten liegen weit auseinander. Die iranische Seite bekräftigte, dass vor Beginn der Gespräche Bedingungen akzeptiert werden müssten. Ghadi Baf hatte eine Waffenruhe auch im Libanon und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte gefordert. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch über das iranische Atom- und Raketenprogramm und die Sicherung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Der Libanon hat Verhandlungen mit Israel über eine Waffenruhe am kommenden Dienstag in Washington bestätigt. Das Präsidialbüro in Beirut teilte mit, die Botschafter der Länder hätten das Treffen vereinbart. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hatte am Donnerstag direkte Gespräche mit dem Libanon angekündigt und erklärte, dabei solle es auch um die Entwaffnung der Hisbollah und den Aufbau friedlicher Beziehungen zwischen den Nachbarländern gehen. Die israelische Armee geht im Zuge des Irankrieges gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon vor. Dabei wurden nach Angaben der libanesischen Regierung mehr als 1.900 Zivilisten getötet und rund 1 Million weitere vertrieben. Nach Aussagen Israels und der USA erstreckt sich die mit dem Iran ausgehandelte zweiwöchige Feuerpause nicht auf den Libanon. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Russland eine andauernde Desinformationskampagne vorgeworfen. In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Außenminister der Länder die Behauptungen Moskaus zurück, wonach sie ihr Territorium und ihren Luftraum für ukrainische Angriffe gegen Russland zur Verfügung gestellt hätten. Die Anschuldigungen seien völlig haltlos und bereits Ende März gegenüber den Geschäftsträgern der russischen Vertretungen in Tallinn, Riga und Vilnius unmissverständlich widerlegt worden. Dennoch setze Russland seine Lügen fort. Das ukrainische Militär hat zuletzt immer wieder Industrie- und Militäreinrichtungen in Russland attackiert. Dabei waren auch Ziele im Nordwesten nahe der Grenze zu Estland angegriffen worden. Die 4 Astronauten der Artemis II-Mondmission kehren heute auf die Erde zurück. Die Wasserung der Orion-Kapsel ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht im Pazifischen Ozean vor der Küste von San Diego geplant. Die 3 Amerikaner und ein Kanadier hatten ihre Mission zur Mondumrundung am 1. April begonnen. In ihrem Verlauf waren sie weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Zudem machten sie Aufnahmen des Mondes und der Erde aus bisher nie gesehener Perspektive und sammelten wissenschaftliche Daten. Die NASA strebt für 2028 wieder eine Mondlandung an. Zuletzt waren Astronauten der Apollo 17-Mission 1972 auf dem Mond gelandet. Das Wetter: nachts aufgelockert bewölkt, teils auch klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tage heiter oder sonnig, im Verlaufe von Nordwesten und Westen her zunehmend bewölkt, gegen Abend ganz im Westen kräftiger Regen, Temperaturen im Nordosten 9 bis 15, sonst 16 bis 20, im Südwesten bis 24 Grad. Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, Temperaturen 10 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Chronist der Gefühle. Die lange Nacht über Alexander Kluge. Eine Sendung von Jochen Rack. Vor 630 Millionen Jahren war die Erde ein eisverkrusteter Ball. Snowball Earth. Kein Ort für Lebewesen. In den Lücken des Eises hatten sich unsere Vorfahren für Millionen Jahre zur Verteidigung eingerichtet, Lebenskraft gestaut. Jetzt löste sich der Bann, der Planet erwärmte sich, die Lebewesen breiteten sich über den Erdball aus, zu Wasser, zu Lande. Dies war die erste Globalisierung. Von diesem Glücksfall tragen wir einen Hoffnungsvorrat in uns, in den Knochen, den Augen, in unserem Gehirn, auf der Haut, in jeder Regung. Von diesem Vorrat zehren wir in den Zeiten des Fortschritts und der Abstiege. Keine Enttäuschung braucht diesen Vorrat völlig auf. Wie ein Phönix entsteht er bei jeder Neugeburt, fast ungeschmälert. Stets derselbe glücksfähige Typ. So lautet das Vorwort von Alexander Kluges Geschichtensammlung »Tür an Tür mit einem anderen Leben«. Ein Buch, das man als Fortsetzung seiner Chronik der Gefühle ansehen kann, erschienen im Jahr 2006. Man sieht auf der ersten Seite des Buches ein Foto, das den Autor als kleinen Jungen neben einer Spielzeugeisenbahn zeigt. Eisenbahnen haben ihn auch als Erwachsenen noch beschäftigt, vor allem Eisenbahnunglücke. Katastrophen zu studieren, ist ein wesentlicher Antrieb seines Schreibens. Aus Schaden soll man klug werden, und das heißt bei Alexander Kluge, Lehren zu ziehen für die Zukunft. Es geht um die Suche nach einer menschenfreundlicheren Geschichte, die Menschen aus Willen und Bewusstsein machen können. Aus Niederlagen, Enttäuschung, Unglück heißt es zu lernen. Die Hoffnung, meint Kluge, lässt sich so leicht nicht enttäuschen. Die Glücksfähigkeiten des Menschen seien resistent. In seinem Buch »Chronik der Gefühle« gibt es dafür den schönen Ausdruck »Der lange Marsch des Urvertrauens«. Und der schönste Irrtum, mit dem Lebewesen allgemein auf der Welt überlebt haben, ist das sogenannte Urvertrauen. Jedes Lebewesen bekommt einen Pfund davon bei seiner Geburt mit. Und jedes Tier hat auch dieses Urvertrauen. Das heißt, die Lebewesen haben überlebt in der Evolution, die in den ersten Jahren ihres Lebens glauben, dass die Welt es gut mit ihnen meint. Das ist ja ein großer Irrtum, wenn man unser Jahrhundert betrachtet. Die Welt meint es nicht gut mit den Toten von Verdun. Sie meint es nicht gut mit den Holocaust-Toten. Insofern kann man ganz objektiv sagen, dies ist Ideologie, dies ist ein Irrtum. Aber ein wunderbarer Irrtum, ja, der Kräfte gibt. Das würde Adorno unterschreiben. Deswegen heißt unser letztes Kapitel hier, der lange Marsch des Urvertrauens. In dieser zweiten Stunde der langen Nacht über Alexander Kluge erfahren Sie, wie der Chronist der Gefühle den Geschichtsprozess beschreibt und wie er sein eigenes Schreiben begreift. In den letzten Jahren ist Kluges schriftstellerische Produktivität ungeheuer angewachsen. Obwohl er gleichzeitig fürs Fernsehen jede Woche Kultursendungen produziert, hat er eine Reihe dicker Bücher geschrieben. Im Jahr 2000 die Chronik der Gefühle, 2003, in dem Jahr, in dem ihm der Büchnerpreis verliehen wurde, die Lücke, die der Teufel lässt, 2006 das Buch Tür an Tür mit einem anderen Leben, 2007 Geschichten vom Kino, 2009 das Labyrinth der zärtlichen Kraft, 166 Liebesgeschichten. Schreiben ist ja so eine Art Suchtcharakter. Also früher habe ich Zigaretten geraucht, das tue ich nicht mehr. Jetzt ist Schreiben zum Beispiel etwas, was mich außerordentlich fesselt. Ich kann es Ihnen nicht beschreiben, warum Bücher, die haben etwas, wenn sie sie produzieren, da können sie sich morgen um 6 hinsetzen. Und aus der Bleistiftspitze kommt eine Geschichte hervor. Und das Schöne an diesen Geschichten ist, dass sie manchmal ja selber überrascht sind. Sie wissen nicht vorher, was die Geschichte sein wird. Denn die schreibt sich quasi von sich aus. Die hat ihre eigenen Gesetze und die nimmt Kontakt auf zu ihren Genossen, ihren Cousins, den thematischen anderen Geschichten. Und Geschichten bei mir sind ja deswegen kurz, weil sie alle Geschichten zusammen, Konstellationen bilden. Und wenn Sie eine Geschichte anfangen zu erzählen, will die nächste auch schon erzählt werden und drängelt. Und deswegen, wenn Sie einmal mit Büchern anfangen und sich konzentrieren, dann vermehren die sich fast von selbst. Und mir macht das sehr viel Spaß. Und ich habe ja nun eine ganze Menge Erfahrung in meinem Leben zur Verfügung. Ich habe nicht frühere Geschichten, die ich jetzt schreibe. Es ist immer die Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Aber ich kenne natürlich viele Situationen im Laufe der Zeit, also viele verschiedene Zeiten. Und wenn Sie mir sagen, ich soll jetzt den 6. Assistenten von Bundeskanzler Schmidt im Bundeskanzleramt Bonn, den ich mal gesehen habe, beschreiben, dann kann ich das machen. Es ist immer Navigation, immer Orientierung. Immer macht der Autor, ob im Film oder im Buch, das, was eine Fledermaus macht. Sie senden etwas aus, sie testen etwas und ein Echo kommt zurück und dieses Echo schreiben Sie auf. Und das ist eigentlich, was man macht. Also auf der Folie einer Erfahrung teste ich, ob was ich denke oder fühle, richtig ist oder falsch. Und das notiere ich. Hoffnung wie Urvertrauen motivieren das Erzählinteresse des obsessiven Schriftstellers Alexander Kluge. Seine Beschreibung der Welt ist dabei ebenso von beeindruckender Gelehrsamkeit wie von enzyklopädischem Umfang. Die Familiengeschichten, die sich den Eltern, anderen Verwandten und seiner Herkunft aus Halberstadt widmen, wie sie in der ersten Stunde der Langen Nacht erzählt wurden, sind verwoben in ein Geschichten- und Geschichtstableau, das von der kosmischen Urgeschichte bis in die Gegenwart reicht. In allen Geschichten sucht er nach Auswegen aus einer beschränkten Wirklichkeit, eben jenem anderen Leben, das sich Tür an Tür zu unserem realen Leben befindet. Kluges literarisches Werk ist vielstimmig und vielschichtig. Die Erzählstränge laufen kreuz und quer durch die Zeiten. Seine Geschichten sind offen und fragmentarisch angelegt, auch vom Genre her schwer zu bestimmen, changierend zwischen Bericht, Erzählung, Theorie, Skizze, Novelle, Abhandlung und Dialog. Kluge selbst fasst seine Poetik unter dem Titel »Geschichten ohne Oberbegriffe« zusammen, eine Aussage, die an die essayistische Philosophie Theodor W. Adornos erinnert, die auf Kluge einen großen Eindruck gemacht hat. Kluges Entscheidung, in einer fragmentarischen Form zu erzählen, ist aber nicht nur in der Tradition der Frankfurter Schule begründet. Es hat zwei Traditionen. Das eine ist alle orale Kommunikation, also was ich an der Theke in Oberhausen oder in Halberstadt rede. Das sind kreisförmige oder kugelförmige Gespräche. Sie kommen immer wieder auf ähnliche Punkte zurück, niemals auf dasselbe. Die Wiederholungen sind ganz selten. Aber es sind keine linearen Erzählungen, die einen Aufstieg und einen Abstieg beschreiben. Wenn Sie also sich vorstellen, eine Kugel und im Zentrum sitzt ein Erzähler. Und er erzählt eigentlich alles, was um ihn herum ist, was er oben sehen kann, als ob er einen Sternenhimmel beschreibt und die Erde beschreibt. Dann hätten Sie diese kugelförmige Erzählung. Sie müssen sich außerdem noch vorstellen, dass sich das in Bewegung befindet. Die Horizonte wechseln, sie sind nicht fest, die Kugel behält nicht ihre Gestalt und der Erzähler wandert und er ist auch nicht immer derselbe. Es ist also etwas komplexer und etwas dynamischer und chaotischer, aber es ist so, dass Sie etwas erzählen, wie übrigens der Talmud gebaut ist. Sie haben in der Mitte die Heilige Schrift. Die ist der Erzähler, die ist unveränderlich. Darum herum haben Sie die Genacha. Das ist eine Erzählung, das sind die zugelassenen Deutungen. Es gibt darum herum die Aussagen der großen Rabbis, die sozusagen unbestreitbar sind. Und daran gipfeln sich nach allen Richtungen die Kommentare. Wenn Sie ganz am Rand angekommen sind des Erzählkosmos, dann sind Sie gleichzeitig im Zentrum und an der Oberfläche. Ja. Das ist gewissermaßen wie in einem Gewebe, wie in einem Gewebe. Der Netz. Körper arbeitet nur so. Und das Internet wird auch so arbeiten einmal, ja? Wenn es mal rund ist, wenn es mal vollständig ist. Und diese Erzählstruktur, die liegt den Annahmen der kritischen Theorie zugrunde und auch der Art, wie Adorno eben Fragmente schreibt, lieber als große systematische Kapitel. Aber ist es auch separat von mir eine Grunderfahrung, das ist die Erzählform, die ich liebe. Sie ist auch eine Grundform des epischen Erzählens. Ich habe genügend Vorbilder, Ovids Metamorphosen oder Homers Erzählart in der Ilias. Die sind nicht wirklich anders als das. Und alle großen Erzählungen, die sind so gebaut. Die lineare Erzählung ist eine Ausnahme und eine Idee des 19. Jahrhunderts. die schon, indem sie ein konsequent von A nach B erzählt, durch den sogenannten roten Faden, alle Nebensachen wegdrückt. Sie ist eine Hauptstraßen-, sie ist eine Autobahnstrategie, während Pfade, Gartenwege, Ahnungen, Wandern, Spazieren gehen, nach anderen Richtlinien funktionieren. Es verlangt natürlich vom Leser sehr viel Eigenleistung. Er muss sich gewissermaßen in der Lektüre, im Durchqueren, im Durchwandern dieses Werkes seinen eigenen roten Faden weben. Er muss, sagen wir mal, einen Vertrauensvorschuss. Er hat keine wirkliche Schwierigkeit, weil die Geschichten sind untereinander ganz eng verzahnt. Durch Domino meinetwegen. Eben spreche ich von meinetwegen einem Todesurteil und dann kommt noch eine Geschichte, dann kommt Rechtsblindheit, dann kommt, ja, es sind eigentlich immer Strecken, wo eine Geschichte mit der anderen zusammenhängt und sie fallen nie aus dem Zusammenhang heraus, weil der wird immer wieder aufgenommen. Es ist eigentlich eine Kette von Variationen. Und musikalisch gesprochen, wenn Sie die Struktur der A-Dur-Sonate nehmen von Mozart, dann ist das sozusagen Variationen und der türkische Marsch am Ende hat eigentlich mit dem Anfangsthema gar nicht so viel strukturelle Ähnlichkeit. Das heißt, das Prinzip der Überraschung kommt zum Zuge, was Positives. Das Prinzip der Konzentration des Einzelnen kommt zum Zuge. Dem können Sie entgegenhalten, die klassische Sonatenform. Da müssen Sie dann eben geduldig, ob Sie sich interessieren oder nicht, den ersten, den zweiten und den dritten Satz anhören. Aber Sie haben nicht die Menge an Berührungsflächen, wie Sie sie im Variationensatz hätten. Das ist die einfache Form davon, mit dem ich hier umgehe. In Wirklichkeit ist es allerdings nicht eine Variationenform bloß, sondern es ist die Kommentarform. Erzählt ist alles, aber die kommentierende Erzählung, bei der ich sage, und dann gibt es noch eine Variante und davon gibt es wieder die Variante und die führt wieder dazu und das verhält sich dazu. Das heißt, dass die Summierung von Differenzen, überhaupt das Erzählen ist die Darstellung von Differenzen, so wie Derrida das schön findet. Ja? Oder wie es in Tausend und einer Nacht, Tausend einer Nacht erzählt wird. Und Sie merken, das ist älter als Literatur. Das ist die Grundstruktur einer oralen Erzählung, bei der einer dem anderen ins Wort fällt. Das ist ein dialogisches Prinzip. Es gibt in Alexander Kluges Geschichtenkompendium philosophisch-soziologische Lehrstücke und theoriegesättigte Beobachtungen, Abhandlungen, Denkbilder, an Hebels Kalendergeschichten oder Kleists Novellen erinnernde Texte und es gibt immer wieder Dialoge, die Erzähltes dialektisch problematisieren. Aus der Montage der unzähligen Geschichten entsteht ein vielfach gebrochenes Bild der Weltgeschichte und der Gegenwart des beginnenden 21. Jahrhunderts mit seinen alten und neuen gesellschaftlichen Problemen. Deutschland ist zwar der Hauptbezugspunkt von Kluges Schreiben, aber im Zeitalter der Globalisierung sind für ihn zum Beispiel gesellschaftliche Entwicklungen in China nicht weniger interessant. Die Lehrerin und ihr Prinz. In vielen Geschichten und Märchen ist es ein Prinz, der ein Mädchen aus einfachem Stand, eine Schweinehirtin oder eine Magd, zu sich nimmt und später zur Königin macht. Die Liebe kennt aber auch einen anderen Weg. Eine chinesische Lehrerin aus einer Landkommune bei Suffiné, an der Grenze zu Russland, lernte einen Russen, der aus Gründen des Schwarzhandels die Grenze oft überschritt, kennen und lieben. Zwei Kinder empfing sie von ihm im Laufe der Zeit. Dann wurde der Kindsvater bei einem seiner Grenzübertritte erschossen. Einer ihrer Söhne starb. Mit dem verbliebenen Sohn zog sie nach Shanghai in die Sicherheit der Städte. Lehrerinnen wurden hier nicht gebraucht. Sie ernährte sich und das Kind, indem sie in der schnell sich verändernden Stadt, die bei ihrem raschen Umbau viel wertvolles Abbruchmaterial und ausgedientes technisches Gerät an öffentlich zugänglichen Plätzen lagerte, herrenlose Ware nach Holz, Glas, Metall, Hausrat und technisch noch brauchbarem Gerät sortierte und an Orten, die erst später Bauplätze werden sollten, bewachte. Für dieses Sortier- und Wächteramt wurde sie von niemandem bezahlt. Wenn aber das vergessene Material dann doch gebraucht wurde, ließ sie sich die Auslieferung bezahlen. So verdiente sie für den Sohn die Kosten seiner Ausbildung. Sie warf das geliebte Kind gewissermaßen über den Zaun zwischen zwei Gesellschaften, der Gesellschaft des weiten Landes und der Gesellschaft der Megastadt. Eine Grenze, die in China die Menschen trennt. Hinter diesem Zaun beginnt der Sturmlauf in die neue Zeit. Der Sohn ist jetzt hoher Funktionär, ein Manager. Sie geht oft vorbei an dem Hochhaus, in dem er residiert. Gelegentlich bringt sie ihm ein Paket mit Versorgungsgütern. Kleine Geschenke wie in früherer Zeit. Sie hat aus dem Sohn einen Prinzen gemacht. Sie kann sich neuerdings wieder ihrem Lehrerberuf widmen, in der Randzone, die unmittelbar an Shanghai grenzt, wenn die Boomstadt diesen Fleckenboden nicht demnächst verschlingt. Hier ist Unterricht noch Nütze. Die hohen Umsätze ihres Schrottbewachungs- und Sortierdienstes sind nicht mehr nötig. Ihr Prinz, von ihr geschaffen, versorgt sich selbst. Auch ist das Abbruchmaterial an den Orten, wo sie es noch vor 2 Jahren fand, nicht mehr vorhanden. Dort umgeben begrünte Flächen ein Hochhausviertel, in dem nicht Menschen wohnen, sondern Dienstleistungen erbracht werden. Ein Märchenmotiv, das mitten in der Gegenwart wirksam ist. Eine Geschichte führt assoziativ zur nächsten, und es fällt nicht immer leicht, kluges, sprunghafter und weit verzweigter epischer Fantasie zu folgen. Von der physiognomischen Betrachtung Shanghais kommt er über die Analyse des Films »Ritter der Winde« des chinesischen Regisseurs Jen Cage zu Betrachtungen über eine Sonnenanbetersekte in Rumänien, die Ursprünge des Christentums und die Morgenröte im Irak. Vieles bleibt kryptisch. Auf jeden Fall bedarf die Lektüre der Werke Kluges geistiger Anstrengung. Es gibt bizarre und abwegige Spekulationen und philosophische Überlegungen über den Weltlauf und das Rätsel des Daseins. Und es gibt immer wieder das Nachdenken darüber, wie Geschichte vielleicht anders hätte ablaufen können, wenn sich die Zufälle anders gekreuzt hätten. Der Friseur des Führers aus Chronik der Gefühle. Warum Hitler nach Stalingrad keinen Frieden schloss? Die meisten der Herren des geheimen Entscheidungskreises des Reiches waren sich sicher, dass jetzt, 4 Wochen nach Stalingrad, Schluss gemacht werden müsse. Ein Entschluss, Frieden zu schließen, muss jedoch als Projekt wie durch ein Nadelöhr durch das Hirn des Führers hindurchgeführt werden. Es ist der seltsame Fall, sagte Schmund, ein glücklicher Fall, dass der Führer den ganzen Willen des Schicksals in einer Person verkörpert. Es ist selten, dass es für den Friedensschluss auf eine Person ankommt. Ich kenne das sonst nur so, dass man nichts tun kann. Das Gehirn des Führers war umgeben durch dreierlei. Erstens Geheimhaltung. Zweitens Wachmannschaften, das heißt isoliert. Drittens eine defensive Eigenstrahlung, die etwa besagte, am liebsten möchte ich ausgeschaltet sein. Jetzt beachte man die Wege des Schicksals, Zufalls, die dieses Nadelöhr zum wichtigsten Zeitpunkt, zu dem jeder einfache Verstand zu dem Ergebnis gelangt wäre, es muss Frieden geschlossen werden, verstopften. In der Garnison Angerburg, gelegen in der Nähe des Führerhauptquartiers Wolfsschanze in Ostpreußen, diente der Gefreite N., ein Friseur. Er wurde abgestellt zum Besuch des Führerhauptquartiers, da für den alle 8 Wochen nötigen Haarschnitt des Führers eine Frisierkraft gebraucht wurde. Der Gefreite N. lehnte diesen Einsatz ab. In der kurzen schriftlichen Eingabe an Oberleutnant Behrens legte er dar, ich habe Grippe. Der Oberleutnant, mit oberflächlichen Tagesereignissen befasst, er war verliebt, ignorierte das Schreiben, beharrte auf der Abordnung des Gefreiten, der mit der Zeitbombe seiner vergrippten Stirn die 3 Bewachungsringe des Geheimobjekts Wolfsschanze durchquerte. Er schnitt dem Führer die Haare, infizierte das Hirn. Kopfgrippe. Nun trat ein, was beim Führer weder durch Alkoholexzess noch durch Betäubungsmittel zu erreichen gewesen wäre. Gierig griff das Es des Führers nach dem Betäubungsmittel Grippe. Der Führer war sein Hirn los. In den 3 Monaten, in denen die Kopfgrippe die Hirnwege des Führers blockierte, entschwand die Chance, mit der Sowjetunion einen Separatfrieden zu schließen. Ebenso wie sich das strategische Konzept einer beweglichen Verteidigung mit der Absicht eines Friedensschlusses erledigte. Oberleutnant Behrens starb im Vollzug des Krieges, ebenso dessen Frau und Kinder. Er hatte dieses Ergebnis seiner Oberflächlichkeit zuzuschreiben. Außer an jenem Tage, der dem Haarschnitt des Führers im März 1943 voranging, galt er bei Freunden und Vorgesetzten eher als gründlich. Geschichte hat keine schicksalhafte Notwendigkeit. Das ist es, was Kluge in allen seinen Geschichten herausarbeiten will. Nicht zufällig heißt Kluges Filmproduktion Kairos. Kairos ist der Gott des günstigen Augenblicks, den man am Schopf packen kann, um Dinge zu wenden. In einer anderen Geschichte aus der Chronik erzählt Kluge von einem angeblichen Adjutanten Hitlers, der im Jahr 1941 einen Kriegsplan entwerfen soll. Er hat dafür aber nur 5 Minuten Zeit. Und weil er am Abend vorher getrunken hat, sind seine Kräfte nicht so gespannt wie üblich. Und aus diesem Grund verpasst er den entscheidenden Moment. Eine Variante der Friseursgeschichte. Im Blick zurück äußert der Adjutant die Meinung, er hätte den Geschichtslauf wenden können. Aus sowas besteht Geschichte. Und wie wetterwendisch der Hitler beispielsweise in Wirklichkeit ist, beschreibt der Kershaw, sein englischer Biograf, auf ganz präzise Weise. Es können 7 Besucher anders, einmal mehr ausgeschlafen, 20 Minuten mehr Zeit, 3 weitere Telegramme von Mussolini und ein passender Ratschlag, was man Praktisches tun könnte, können einen Kriegsausbruch wie den von 1939, wenn Sie so wollen, vergessen machen. Ja, und anschließend kommt keiner darauf zurück. Diese Idee, Kriege sind notwendig, ist eine der stärksten Mythenbildungen, die wir untereinander ausüben. Das fängt schon 1914 an. Der deutsche Reichskanzler marschiert da auf seinem Landgut umher, wo die Oder etwa liegt, und sagt, durch diese Allee werden die Russen kommen. Diese Allee gibt es heute noch. Sie sind dort nicht durchgekommen, genau. Aber das führt dazu, dass er den Krieg für unausweichlich hält. Und daraufhin gibt es dann in den letzten 5 Minuten oder letzten Tag vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs keinen einzigen Alternativplan, keinen Ausweg. Die eindimensionale Welt entsteht zuerst in diesem Glauben, glaubensähnlichen, inneren Tendenz nach dem Verhängnis. Und ich habe noch nicht festgestellt, welche Seelenkraft das machen soll. Ein Todestrieb oder so etwas, glaube ich alles nicht. Ja? Und insofern glaube ich, dass diese Ballung von Zufall und vorangegangenem Zufall und vorangegangenem Tun und vorangegangenen Irrtum etwas ist, was äußerst bekämpfenswert ist. Und da den tiefen Unglauben gegenzusetzen, das ist eigentlich bei uns Emanzipation. Also wir müssen nicht den christlichen Glauben schmälern, wir müssen nicht mal antiken Göttern das Leben bestreiten, sondern was wir müssen, ist diesem Glauben, diesem Kollektivglauben an die Unausweichlichkeit von etwas Verrücktem, das müssten wir mit Unglauben belehnen. Und die Geschichten, die Sie erzählen, würden diesen Unglauben insofern fördern, als Sie die Umstände auch immer wieder hervorarbeiten, in denen solche Entscheidungen getroffen werden. Sie führen hier zum Beispiel an Genscher auf dem Balkan und seine Anerkennung Sloweniens und Kroatiens. Sie sagen hier in dieser Geschichte, er wäre sehr stark abhängig gewesen in dieser Situation von seiner Stimmung, die sich daraus ergibt, dass er allzu lange dort gewartet hat, gewissermaßen sich ein Handlungsdruck bei ihm aufgestaut hat und er in diesem politischen Delirium, in dem er sich befunden hat, dann einfach gewissermaßen den Schnitt machen wollte, um aus dieser Situation herauszuspringen. Also es ist so, der amerikanische Botschafter Holbrooke, der ja in den Verhandlungen in Jugoslawien später sehr wichtig wurde, und Dayton, der beschreibt diese Szene und diese Wartezeit, in der sich der Genscher außerhalb der Welt befindet, außerhalb seiner Welt. Er ist ziemlich getrennt vom Auswärtigen Amt. Ja, er wird nicht aufgenommen dort in dem jugoslawischen Land. Und er ist zwischen 2 Welten. Das heißt, die Einsamkeit, der sensuelle Entzug, den er dort erlebt, fordert von ihm Handlung. Das ist durch eine Deprivation erzeugt, durch Quälerei. Es ist eine Folter für einen aktiven Menschen, ja? So in der Landschaft herumzuhängen und unverbunden zu sein und seine vielen Fähigkeiten nicht anwenden zu können, dann wendet er sie lieber in der falschen Richtung an. Lieber will der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen. Das sagt Nietzsche. Es gibt andere Geschichten, die den Stimmungshintergrund, auf dem diese Protagonisten handeln, erhellen. Ich habe jetzt auch im Fernsehen gesehen, dieses Gespräch, was Sie geführt haben mit einem Sicherheitsberater von Reagan. Und Sie haben den Gipfel von Reykjavik versucht zu rekonstruieren, sowohl von seiner Seite als auch von Seiten Gorbatschows, der sich dazu geäußert hat. Und Sie stellen in diesem Interview auch die Frage nach dem Wetter. Es war ein depressives Nieselwetter, offenbar kalt draußen. Also diese Umstände, die scheinbar kontingent sind und die wir für die Rationalität politisch Entscheidungen als peripher ansehen, scheinen aus Ihrer Sicht doch wesentliche Mitakteure zu sein. Vor allen Dingen die Tiefs, die sozusagen Willy Brandt auf Helgoland ja, unmittelbar in den Rücktritt treiben. Das ist ja bekannt, dass es so etwas gibt. Und die absoluten Hochs, also die zustechende Sonne, ja, das sind gefährliche Wetterlagen fürs Gemüt. Dafür ist der Mensch für beides nicht wirklich gemacht. Ja, ist für eine Gemischtwetterlage gemacht, mit leichter Nervosität und Abwechslung. Und die Einförmigkeit eines solchen Sturmtiefs, das ist etwas Gefährliches, das bedroht das Leben. Das zeigt an, es kann auch das Leben sehr rasch enden, für mein Gefühl. Und wenn Sie nehmen, dass der Mann ohne Eigenschaften von Musil mit einer genauen Wetterbeschreibung beginnt, dann sehen Sie, dass das nicht etwa neu ist. Von Homer über Musil ja, sind dies ja entweder Metaphern, aber bei mir ist es sozusagen, außer dass es eine Metapher bildet, ein Grundgefühl. Denn die Kälte, die von Astrachan heranweht auf Stalingrad, ist für mich etwas Wirkliches. So wie der Staub nach einem Luftangriff, der über der Stadt liegt, wenn der Sonnenglast darauf liegt und die Leichen stinken. Das sind alles Elemente, in denen das Wetter nicht Wetter allein ist. Ich glaube, dass die Gemüter der Menschen davon sich niemals unabhängig machen könnten. Der Eigentümer. Zwei Tage vor seinem Bankrott zählt der Bauunternehmer Simon Weigel die Sekunden seines Lebens. Aus Chronik der Gefühle. Nordweststurm über Berlin. Kurze, schnell dahinfliegende Wolken rhythmisieren die Bewegung des Mondes. Simon Weigel, Unternehmer der Gruppe Zentrum Bau SA, die am folgenden Tag zusammenbrach, er aber starb 14 Tage darauf, besaß, als er den dramatischen Himmel von seinem Fahrzeug aus betrachtete, von diesem Ausgang seines Lebens keine Gewissheit. Die Wetterfront bedeckte die Tiefebene, die sich als einheitliche Landschaft bis zum Ural erstreckt und deren großräumiges Wettergeschehen immer auch das Häusermeer Berlins erfasst. Über der Stadt aber erscheint das Wetter gewissermaßen als Parade, weil so viele empfindende Seelen in den Häusern vermutet werden können, die diesen Sturm hören, spüren und dieser auf solche Weise wie durch einen Scheinwerfer durch Empfindung angeleuchtet wird. Die bewegte Atmosphäre erhält eine Wahrnehmung von Dramatik. Weiter draußen, nur von Einzelnen betrachtet, signalisiert das ähnlich bewegte Verhältnis von Mond, Wolken und Sturm Gottverlassenheit. Wetterlagen wie diese gab es über Berlin seit der Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert, jeweils für die Dauer von bis zu 3 Tagen, insgesamt 19.992 Mal, das heißt 12 Mal im Jahr. Beobachtet von empfindungsarmen Tatmenschen werden sie selten. Entweder einer sieht nichts oder ist an diesem Tag nicht empfindsam, oder er ist nicht in Berlin, oder er ist kein unternehmerischer Tatmensch. Ist es kein Tatmensch, so wird sein Herz angerührt. Aber sein Tun bleibt unbeeinflusst, weil er zum Beispiel nur dichtet oder herumläuft oder eine Pause in seinem Leben zur Beobachtung investiert. Hitler sah einen solchen Mond im Sturm November 1936. Napoleon bemerkte ihn bei seinem kurzen Aufenthalt in Berlin 1806. Bismarck erwähnt ihn in seinen Gedanken und Erinnerungen 6 Mal, sah ihn wohl öfter. Musterfall klugischer Prosa, die das scheinbar Nebensächliche des Wettergeschehens mit weit gespannten historischen Überlegungen verbindet. Kluge greift weit in die Geschichte aus und sucht nach Wendepunkten und Zäsuren des Geschichtsprozesses, vor allem in der deutschen Geschichte. Ich würde einmal eine Zäsur sehen, 1941. Das Kriegsglück wendet sich. Die Hybris wird bestraft. Das zweite würde ich nicht mal 45 ansetzen, denn 45 ist für mich verteilt von 1944 bis 1946. Das ist eine einheitliche Zeit. Aber 1949, jetzt kommt wieder die Währungsreform und eine neue Republik entsteht. Das hat mich sehr bewegt. Dann hat mich sehr bewegt das Jahr 1962. Das ist die Spiegelkrise, das ist die Kuba-Krise. Ich lese da zum ersten Mal in der Gruppe 47. Das ist biografisch für mich wichtig. Aber dieses Jahr 62 ist ein Aufbruchsjahr. Und ein Jahr später ist Kennedy tot. Kennedys Tod ist für mich ein Menetekelzeichen, dass gewissermaßen diese ganze Geschichte von Cäsars Tod in so einem ganz anderen Zusammenhang, das ist ja kein Cäsar, ja, wieder passiert. Dass im Grunde Mächte, die ich nach wie vor für dunkel halte, diesen Präsidenten umbringen können, ja, ist eine Drohung. Was noch im Bauch der Gesellschaft wartet? Dann ist der nächste Punkt die Protestbewegung, die eine produktive Entwicklung in der Bundesrepublik vorwärts trieb, vereinseitigte, aber auch unterbrach. Es ist kein Zufall, dass der Sturm auf das Institut für Sozialforschung diese kritische Theorie angeschlagen hat. Meines Erachtens ist Adorno daran genau gestorben. Das ist auch eine Zeitwende, ja? Keineswegs ein Bruch. Sie meinen jetzt 68? 67 bis 69, ja. Diese Periode, ja, die sozusagen eine Scheinrevolution enthält. Also alle Nachteile der Revolution besitzt, ja, Momentaufnahmen hatte, ja, die mich nach wie vor sehr überzeugen, als Ganzes aber eigentlich wie eine Karikatur einer Revolution erscheint und dann auch nicht fortgesetzt wird. Dann ist der nächste Abschnitt Misstrauensvotum gegen Brandt. Das ist ein Akt der Selbstbewusstheit gewesen. Da gibt es wieder Geschichten, die mich fesseln. Die Drohnenphase ist dann die Raketenkrise, wenn da die 300.000 Menschen in Bonn umherziehen, wenn da tatsächlich also ein Selbstbewusstsein derjenigen auftritt, die sagen, wir sind nicht das Material von Großmächten und bei Fulda sollen keine Atombomben fallen. Und der ganze strategische Finasserien, ja, die glauben wir nicht. Ja, das ist praktisch der Sturz von Schmidt, der in einer Überzeugungskrise gestürzt wurde. Wir nähern uns dann schon sehr stark 81 und ich habe jetzt nach 79, ich habe jetzt zum Beispiel vergessen gehabt, den deutschen Herbst, der uns alle, auch weil wir da Film gedreht haben, sehr bewegt hat. Und zwar auf eine zerrissene Weise bewegt. Man konnte da nicht in dem Sinne wie in der Protestbewegung Partei ergreifen, dies und jenes unterscheiden, ja? Sondern es hatte eine shakespearische Sortierung von Missverständnissen, Brutalitäten. Und das meinte ich, der Schleier zusammen mit dem italienischen Ministerpräsidenten, der mich da auch sehr bewegt und der zeitlich kurz danach entführt wurde und auch umgebracht wurde, dass der Schleier beinahe gerettet worden wäre, wenn nicht ein winziger Informationsstrang zwischen nordrhein-westfälischem Kriminalamt und dem Bundeskriminalamt versagt hätte. Da haben sie wieder so einen herangeflogenen Zufall, der immerhin das Leben eines Mannes kostet und Schuldkolonnen zum Hin- und Hertransport bereitstellt. Aber die Gefühle sitzen auch auf der anderen Seite von den Menschen, die in der Enge getrieben meinen, dass sie eine Armee bilden müssten, die sich als Krieger versteht. Dies alles geht, logisch oder unlogisch, auf das Jahr 1989 zu. Und dies hat wieder das Jahr 1991 im Gefolge. Dies muss man alles berichten, mit der Intensität von Balzac, mit der Genauigkeit und Kürze von Kleist, ja, auch mit der Zuspitzung. Der Michael Kohlhaas muss neu beschrieben werden. Er sieht heute anders aus. Vielleicht ist er untätig, aber nicht weniger emotional aktiv. Wenn wir jetzt zurückblicken von diesem Wendedatum 89 auf die 80er Jahre, auch auf die damit gesetzte Ära Kohl, die ja begonnen hat, eben mit dem Sturz von Helmut Schmidt und gleichzeitig mit diesen großen Friedensdemonstrationen damals, Mir ist aufgefallen, bei der Lektüre des Buches über Kohl wird kaum etwas erzählt. Diese 80er Jahre gewissermaßen scheinen so eine Art fast Abwesenheit von Geschichten zu bedeuten. Ist das eine Fehlwahrnehmung von mir? Oder das ist völlig korrekt. Die Zeit hat sehr starke Wandlungsprozesse. Insofern finde ich das sehr erzählenswert und werde da mit Sicherheit drauf zurückkommen, denn erlebt habe ich es. Ich habe nur zwei Kinder gekriegt in diesem Jahrzehnt und habe diese sehr aufwendige Arbeit an dem Fernsehprojekt DCTP und meinem Kulturmagazin gehabt und habe in der Zeit nicht geschrieben. Während ich ab 1988, auch beeinflusst von Heiner Müller, den ich erst seit 1987 kenne, wieder angefangen habe zu schreiben. Ich habe eigentlich zu Anfang mich von Kürzeln von Heiner Müller genähert und die ausgeschrieben. Alexander Kluges Geschichten gliedern sich locker zu Gruppen und Kapiteln, die alle weit verzweigt miteinander zusammenhängen. Evolutionäre Betrachtungen und Ausflüge in die Astrophysik gehören ebenso zum Bestand wie Geschichten aus der Zeit Napoleons, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und dem Irakkrieg. Fabeln sind das vom Überleben, nicht aufgeben und sich verändern, einem nicht tot zu kriegenden Lebenswillen und den Zufällen, die das Leben ändern können. Geschichten über den Ursprung von Hass und Mitleid und die Möglichkeiten der Rettung bei Katastrophen. Kluge umkreist eine Theorie des Krieges wie die des modernen Sozialdarwinismus, rekonstruiert Entscheidungsprozesse um die Wannsee-Konferenz und die Rolle der Banken bei der Kolonisierung Afrikas, erzählt Geschichten von Lokomotiven und dem Zirkus. Und warum das alles? Und wie das alles lesen? Was Menschen brauchen in ihren Lebensläufen, ist Orientierung, so wie Schiffe navigieren. Das ist die Funktion eines so umfangreichen Buches, dass einer vergleicht, sich abstößt oder anziehen lässt, weil ein Buch wie ein Spiegel funktioniert. Niemand wird so viele Seiten auf einen Schlag lesen. Es genügt, wenn er, wie bei einem Kalender oder eben einer Chronik, nachprüft, was ihn betrifft. Die subjektive Orientierung. Worauf kann ich vertrauen? Wie kann ich mich schützen? Was muss ich fürchten? Was hält freiwillige Taten zusammen? Leitfragen, die Kluges geschichtsphilosophisches und anthropologisches Interesse fokussieren. Aber es gibt auch einen ganz persönlichen Antrieb für ihn, Geschichten zu schreiben, von dem er in einer Geschichte mit dem Titel »Mein wahres Motiv« erzählt. Ausgangspunkt ist ein zufälliges Zusammentreffen des Autors mit dem von ihm geschätzten Schriftsteller Martin Walser im Züricher Schauspielhaus. Ich kannte Walser aus der Gruppe 47. Mich hielt er für linksorientiert und somit für einen potenziellen Kritiker seiner öffentlichen Äußerungen der letzten Zeit. Nach einstündigem Hin- und Herreden, eigentlich ohne Kontakt, fragte er mich, warum ich Geschichten schreibe. So eine direkte Frage, die impliziert, dass ich das Geschichtenschreiben auch unterlassen könnte, also eine Frechheit, führt dazu, dass man die umweglose Antwort sucht. Mir war klar, dass eigentlich alles, was ich tue, der Herstellung eines Friedens zwischen meinen beiden Eltern, der Rücknahme der Scheidung, dient. Wäre ich in Verhandlungen erfahren gewesen, wie ich es heute bin, wäre es mir gelungen, die beiden auseinanderstrebenden Geister in der Krise von 1941 zusammenzuführen. Beide waren sie in gewisser Hinsicht leichtsinnige Naturen. Leichten Sinnes, das heißt, sie hätten es miteinander nochmals versucht. Schon 1936 hatte meine Mutter meine Sachen und mich eingepackt, war zu ihrer Schwester und ihrem Schwager nach Dresden gefahren, um eine Scheidung einzuleiten. Vierjährig war ich Mitbringsel, kein politischer Faktor. Infolge einer Kette von Zufällen, auch dank der Klugheit meiner Großmutter mütterlicherseits, einigten sich die beiden ehelichen Kontrahenten. Vor dem Verhandlungszimmer des Landgerichts, das die Scheidung aussprechen sollte, begegneten sie einander und waren rasch entschlossen, sich lieber zu vertragen. Sie fuhren zurück. Glückliche Tage. Also die Geschichte ist ja wahr. Und zwar ist das ein Fernsehgespräch, das ich mit ihm geführt habe. Leicht umgefälscht zu einer Silvesterbegegnung. Der hat mir einen sehr starken Eindruck gemacht. Also subjektiv sind eigentlich alle Geschichten, die ich je geschrieben habe. Und wenn ich ein Buch über Stalingrad geschrieben habe, dann ist die Knappheit, die da drin ist, die Kürze der Sätze, die Beschränkung auf, die scheinbare Beschränkung auf Tatsachen, auch subjektiver Natur. Ich nehme die Sache ernst, drücke ich damit aus. Und ich habe aber immer eine Hemmung gehabt, von mir selbst zu viel zu erzählen, weil ich mich hinter der Kamera wohler fühle. Ich wäre auf dem Theater bestimmt als Souffleur besser aufgehoben als als Schauspieler. Das heißt also, ich bin ein guter Beobachter, wenn ich das von mir selbst sagen darf, ein guter Kommentator und könnte Ihnen zu einem Augenblick lange Geschichten erzählen, also insofern auch ein Erzähler, aber ich bin kein Aufführer, insbesondere nicht von mir selbst. Und das lernt man ja von den Eltern. Das heißt, es gibt von einem Mann, den ich sehr bewundere, Max Horkheimer, einen Satz: Ich bin ich, weil ich davon absehen kann, dass ich ich bin. Und damit meint er, dass zwar die Einfühlung, die der Autor ja macht, er fühlt sich ja in fremde Charaktere ein, ganz wichtig ist. Aber wenn er immer zu ich sagt, dann redet er ja nur von sich. Wie will er sich dann einfühlen? Das heißt also, eigentlich spricht der Autor nicht von sich, sondern von etwas anderem. Und wenn ich hier sozusagen Abstand von mir gewinne, mit 75 Jahren kommt das vor, kann ich dann über mich auch eine Geschichte erzählen wie über einen anderen. Aber eigentlich spricht nicht ein Ich. Bei dem ganzen Ovid, also dem ganz großen Meister der Metamorphosen, der Verwandlungen, kommt in dem ganzen Werk das Wort Ich niemals vor. Und doch können Sie bei jeder Zeile sehen, dass der Ovid das schreibt und viel von seiner Lebenserfahrung spielt bei ihm eine Rolle. Das heißt also, es gibt sozusagen eine Tugend bei den klassischen Autoren, von denen ich mich abhängig fühle, also Tacitus, Ovid, so heißen die, gibt es eine Tradition, die wendet sich gegen den Ich-Kultus im 19. Jahrhundert und zu Anfang unseres Jahrhunderts. Und daher dieses Zögern, in Ich-Form was über die eigene Erfahrung zu sagen. Ich sage es indirekt, indem ich über eine Erfahrung eines anderen Menschen berichte. Da wird man etwas lockerer, etwas gelassener. Der große Romanautor, der, wenn er an einem Roman schreibt, alle Erfahrungsgehalte seiner Umgebung, alle Reden, denen er begegnet, aufsaugt und in die Handlung integriert, war zum ersten Mal von mir als Autor überzeugt oder nahm ich überhaupt wahr, nachdem ich diesen Grundzweifel, ob ich als 9- bis 10-Jähriger nicht versagt hätte als Befrieder des ehelichen Bürgerkrieges, angesprochen hatte. Es ist ja wahr, dass alles, was ich empfinde oder denke, darum kreist, die beiden Elternteile erneut zusammenzubringen. Dann beruht also der ganze Elan der Aufklärung, für den Sie bekannt sind, auf einem privaten Motiv. Und einen aussichtslosen dazu. Man hätte, antwortete ich, eine Schule der Liebenden entwerfen müssen. Auf dem Wege der Erwachsenenbildung beide schulen müssen. Es wäre nicht ausgeschlossen gewesen, dass ihre voneinander so entfernten Empfindungen auch hätten zusammenwachsen können. Außerdem braucht es keine Gleichheit der Gefühle, ergänzte Martin Walser. Es genügt, dass einer ausreichend liebt. Er tut es für zwei. Ich habe diese Scheidung miterlebt als Zeitzeuge, wenn Sie so wollen, eines politisch unwichtigen Geschehens. Also fürs Gemeinwesen war das nicht wesentlich. Für meine Familie ist das sehr wesentlich. Und da haben sich zwei Menschen, die ich als vertraut empfinde, nach 12 Jahren voneinander getrennt. Und ich als 13-jähriger Junge habe zwar Krach gemacht, ja, habe sabotiert, habe mich also Mühe gegeben, aufgestampft, Leute verletzt, aber nichts bewirken können. Und diese Ohnmacht, das ist nichts, was mir gefällt. Wie sagt Adorno, man darf sich weder durch die Macht der anderen noch durch die eigene Ohnmacht dumm machen lassen. Ich will ja nicht dumm sein. Und deswegen erzähle ich mit Geschichten dagegen an. Und das ist zwar eine Übertreibung, dass das nun mein einziges Motiv wäre, aber es ist ein starkes Motiv. Nun besteht die Übertreibung auch darin, dass Sie sagen, hätte ich das Verhandlungsgeschick gehabt, das ich heute besitze, hätte ich die Scheidung womöglich verhindern können. Und darin ist dies wirklich ernst gemeint? Das ist vollkommen ernst gemeint. Ich sage Ihnen, dass ich ein politisches Syndrom und Kraft der Überredungsfähigkeit, die ich inzwischen besitze, hätte ich die zwei Menschen, die ich ja nur auch so ausspioniert hat als Kind. Ich kenne die ja. Ich kann in den Willen von denen inzwischen nachträglich eindringen. Die hätte ich rumgekriegt. Das ist jetzt Selbstbewusstsein, das ist schiere Selbstüberschätzung. Aber das glaube ich sicher. Und wenn ich sozusagen die sich Mühe geben von Menschen, zum Beispiel im Zirkus, feiere, das ist ja ein Allmachtswahn, dass Elefanten auf einem Fuß stehen könnten, dass der Mensch fliegen kann, auch wenn er nicht motorisiert ist. Diese Fantasie, dieses Selbstbewusstsein ist etwas, was ich sehr schätze. Und ich muss Ihnen sagen, das ist nicht übertrieben. Ich habe in meinem Leben mehrere politische Probleme mitlösen dürfen. Nie alleine, sondern immer zusammen mit anderen. Aber macht man sich denn nicht vielleicht eine Illusion über den Abgrund von Gefühlen, die in so einer privaten Beziehung stecken? Es ist ein Unterschied, wenn man von diplomatischen Beziehungen spricht und von Liebesbeziehungen. Ich glaube nicht an die wirkliche Abgründigkeit der Psyche. So tief sitzt das nicht. Das sitzt einerseits tiefe Gefühle und andererseits aber auch spielerische Haltung. Die hätten genauso gut zusammenbleiben können, wie sie sich hier getrennt haben. Ich habe keine hohe Achtung von den psychologischen Illusionen, die ein Mensch sich macht. Von den Romanfantasien, die Menschen auseinandertreiben. Wenn Sie nehmen Anna Karenina, der Roman von Tolstoi, den ich natürlich unglaublich verehre. Ich habe mindestens 10 Geschichten geschrieben in meinen Büchern, die Elemente von Tolstoi aus Anna Karenina nachahmen. Und gleichzeitig habe ich ein tiefes Misstrauen an dieses elende Ende, wenn die wie Lady Di, wie eine Kerze, sagt Tolstoi, verschwindet. Und ich traue darum, dass diese schöne Frau verschwindet. Gut, dann suche ich doch erstmal nach dem einzigen Menschen, der das hätte verhindern können in dem Roman, und das ist das Kind von ihr. Dass wenn es mit einer großen fiebrigen Erkältung die Mutter abhält, Ehebruch zu treiben, ein ganz natürliches, einfaches Mittel hat. Varianten der Scheidungsgeschichte finden sich in Kluges Buch »Die Lücke, die der Teufel lässt« aus dem Jahr 2003. Die missglückte Scheidung heißt eine andere glückliche Umstände leihweise. Glückliche Umstände leihweise. Am selben Abend noch, von der Höhe des Hotels in 2000 Metern wie beschwipst, sprudelte aus seiner frohen Seele so viel Zauberkraft ins Umfeld, dass er ein Ehepaar, das sich auf die einsame Höhe des Berghotels zurückgezogen hatte, um ihre Trennung zu ordnen, umstimmte. Sie glaubten wieder ans gemeinsame Leben, leihweise. Noch ungläubig sahen sie nicht mehr ein, warum sie in rechnerischer, sparsamer Weise sich auseinandergesetzt hatten, über ihre wechselseitigen Verlangen haderten, wenn sie doch einander zur Verfügung hatten als wertvolle Menschen. Bestrahlt von dem Gemüt des Neuangekommenen, in dem unter den Luftdruckverhältnissen der Höhe das Blut wärmend pulste, der sozusagen seinen Überschuss genoss, warteten sie nicht länger. In Gedanken fielen sie einander in die Arme. Noch saßen sie am Rauchtischchen und erkannten sich als die, die sie waren. Leute, die es schon lange miteinander aushielten und nicht gewusst hatten, was für einen Schatz sie in ihrer unmittelbaren Umgebung verwahrten. Liebe ist aus Kluges Sicht nichts Schicksalhaftes, sondern ein Gefühl, das durch Klugheit und Umstände produziert wird. Und das bedeutet auch, dass Liebe gerettet werden kann durch Love Politics. So heißt ein Essay, den Kluge in sein 2009 erschienenes Buch »Das Labyrinth der zärtlichen Kraft« aufgenommen hat. Geschrieben hat er ihn zusammen mit dem Soziologen Oskar Negt, mit dem ihn eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet und mit dem er bereits eine Reihe gemeinsamer Bücher geschrieben hat. Öffentlichkeit und Erfahrung 1973, Geschichte und Eigensinn 1981 und Der unterschätzte Mensch 2001. Im Vorwort zum Essay über Love Politics heißt es: Die zärtliche Kraft hat ihre Einflusszone, stärker als Macht, Geld und Wahrheit, in den Intimbereichen. Wenn wir dort von Beziehungsarbeit sprechen, wir sehen Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern, Liebende, so ist das ein ungewohnter Ausdruck. Die zärtliche Kraft hat für ihre spezifische Tätigkeit wenig passende Worte entwickelt. Je mehr man die Mechanik solcher Arbeit deutlich macht, desto besser sieht man, dass es sich um nichts Mechanisches handelt. Zu den Theorien des Geldes, der Macht und der Wahrheit brauchen wir eine Theorie der zärtlichen Kraft. In dem Essay wie in den Liebesgeschichten sucht Kluge die Liebe als Produkt von Kräftefeldern zu beschreiben. Menschen, die die Umstände ihres Lebens besser verstehen, sind auch in der Lage, klüger in ihr eigenes Schicksal einzugreifen. Oder glücklicher einzugreifen. Braucht gar nicht klug sein. Ich kann auch blind, ich kann auch sozusagen im Moment der Unklugheit das Glückliche finden. Aber ich muss darauf achten. Das heißt also Glücksfindung, Schatzsuche im Persönlichen. Das ist etwas, was ich sehr achte. Und ich glaube, dass in jedem Menschen dieses Interesse steckt. Und wir sind als Menschen in der Evolution übrig geblieben seit uralten Zeiten, weil wir diese instinktive Reaktion haben. Sie ist nicht identisch mit dem Instinkt von vielen Tieren. Aber wir Menschen haben das. Und die Erzählungen, die wir Menschen haben, von Grimms Märchen bis zu den Romanen von Proust, schildern diese Fähigkeit, sein Glück zu machen, zu suchen. Meist in der Verknüpfungsform des Tragischen. Weil Sie können natürlich, wie herzlich ich das Glück lieben soll, am meisten merken, wenn es völlig verunglückt. Das heißt, was auf dem Theater vorgeführt wird, müssen Sie als negativ lesen von dem, was Menschen eigentlich möchten und suchen. Glauben Sie denn, dass die Menschen zumindest, wenn Sie jetzt mal ihre eigene Lebenserfahrung überblicken, etwas gelernt haben aus dieser Reflexion auf die Rahmenbedingungen ihres eigenen Tuns? Also in anderen Worten, kann man optimistisch sein, dass dieses Aufklärungsprojekt, an dem Sie fortschreiben, sich irgendwann erfüllen könnte? Oder bleiben da Restbestände an Tragischem, die unaufhebbar sind? Beides ist wahr. Der Verhängniszusammenhang, von dem Adorno spricht beispielsweise und den ja auch Benjamin als Prophet schildert oder duldet, müsste man sagen. Er liebt ihn ja nicht, den Verhängniszusammenhang. Den darf ich nicht leugnen. Wer tröstet, ist ein Verräter, sagt Heiner Müller. Umgekehrt gibt es dieses Tröstungsinteresse im Menschen, die Glückssuche, als unbezwinglichen Willen. Und wenn jetzt hier bei uns Darwin säße und wir uns unterhalten würden über diese Frage, dann würde er sagen, es ist doch evident, dass diese Glückssuche in jedem Menschen mehrheitlich vorhanden ist, sonst wären wir nicht übrig. Es ist doch gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen alle Kriege, gegen mächtige Gebilde, die 12 Jahre lang ein 1000-jähriges Reich bilden, ist es doch so, dass die Menschen sich wieder durchsetzen. Das heißt, und zwar in ihrer Einfachheit. Sie setzen sich nicht durch pathetisch. Sie setzen sich nicht durch als Revolutionäre von 1789 in der großen Form oder als Widerstandskämpfer, sondern in der einfachen Form und notfalls als Feigling setzen sie sich durch. Aber immer geleitet von einem Lichtchen. Und das nennt man Glückssuche. Das ist das, was die Seelenlampe ihnen eingibt. Und das können sie verfolgen. Und die Differenz ist, dass das nicht zum Glück führt, aber auch nicht passt in einen Verhängniszusammenhang. So wie der sichtbar wird, weichen die Menschen aus. . 2003 erhielt Alexander Kluge den Georg-Büchner-Preis für sein literarisches Werk. Eine späte Anerkennung für den damals 71-Jährigen. Ja, aber schauen Sie, das ist die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Er wird empfangen von der literarischen Gemeinde. Das ist eine ganz große Ehre. Ich war vorher also eben Filmemacher, Konkurrent. Und jetzt wird sozusagen meine Liebe zu den Büchern, habe ich ja immer gehabt, aber ein Seitenflügel. Und jetzt war ich sozusagen in der literarischen Gemeinde aufgenommen. Und das ist eine sehr große Ehre. Ich schwöre deswegen dem Film nicht ab. Und meinetwegen Löwe in Venedig ist mir auch eine große Ehre. Nur muss ich als Filmemacher nicht heimkehren. Da bin ich. Über den Filmemacher Alexander Kluge und seine Einschätzung des Filmschaffens der Gegenwart erfahren Sie mehr in der 3. Stunde der Langen Nacht.

Am Sonntag wechseln bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, im Norden Wolkenauflockerungen und längere trockene Abschnitte 10 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die dritte und letzte Stunde von Chronist der Gefühle. Die lange Nacht über Alexander Kluge. Eine Sendung von Jochen Rack. Ein Licht, das laut rattert. Seit etwa 120 Jahren rattern unaufhaltsam die Kinoprojektoren. Das Prinzip Kino selbst ist älter als die Lichtspielhäuser. Es ist so alt wie das Licht der Sonne und die Abbilder von hell und dunkel in unseren Köpfen. Deshalb ist Kino auch nicht beendet, wenn die lautlosen Beamer kommen. Ein Credo aus Alexander Kluges Buch Geschichten vom Kino, erschienen 2007. Als Filmemacher war Alexander Kluge dem Publikum bekannt geworden, noch bevor er als literarischer Autor Resonanz fand. 1966 hatte er den Silbernen Löwen für seinen Film Abschied von gestern bekommen, dessen Titel geradezu zum Schlagwort wurde und ein Motto für die neue deutsche Welle des Films. Also das ist ein Film, den habe ich zusammen mit Edgar Reitz. Edgar Reitz hat die Kamera geführt. Ich habe ihm dann das Drehbuch geschrieben bei seinem nächsten Film. Wir haben eng zusammengearbeitet. Und meine Schwester ist die Hauptdarstellerin. Also Sie können hieran sehen, dass man so einen Film ganz und gar nicht alleine macht. Ich hatte vorher nur Kurzfilme gemacht. Und dieser Film kriegte den Silbernen Löwen in Venedig. Immerhin den ersten Preis in Venedig nach Jud Süß. Das ist immerhin schon ein Abstand. Das ist ein Abschied von gestern, wenn Sie so wollen. Und dann der nächste Film war Artisten in der Zirkusgruppe Ratlos. Die Artisten in der Zirkuskuppel Ratlos aus dem Jahr 1968 war wie alle Filme Kluges essayistisch profiliert. Der Regisseur trat als Erzähler mit seiner unverwechselbar sanften Stimme aus dem Off in Erscheinung. Insgesamt 23 Filme hat Kluge gedreht, bevor er sich Mitte der 80er Jahre vom Kino abwandte und für das Privatfernsehen Kulturmagazine zu produzieren begann. In dieser dritten Stunde der langen Nacht erzählt Kluge von seinen Anfängen als Filmemacher, von seinem Verständnis des Kinos und den Möglichkeiten, im Fernsehen kritische Öffentlichkeit zu produzieren. Ich behaupte ja, dass seit der Steinzeit der Mensch in seinem Kopf Kino mit sich herumträgt. Und was das Licht für uns bedeutet, also dass da einige von den Stammzellen die Darmzotten werden und einige werden Auge und können jetzt Licht, Farbe, die Sonne unterscheiden. Und was gibt es in der Dämmerung alles? Ja, beim Übergang von Tag und Nacht für herrliche Farben. Das ist etwas, also was ja nur der Film wirklich kann. Das kann selbst ein Maler nicht so gut wie der Film. Und das ist das, was mich da immer wieder hinzieht. Und das ist etwas ganz Allgemeines, was damit zu tun hat, dass wir in unserem Hirn eigentlich so eine Art Kamera mit uns tragen. Und dass da lauter Zuschauer übrigens in unserem Kopf auch sitzen. Die deuten alles. Wie im Stummfilm. Und unsere Hirnzellen verwechseln auch die Wirklichkeit und missverstehen sie die ganze Zeit. Aber das tun sie schon die ganze Evolution lang und dadurch passt es wiederum. Das heißt also, was unser Hirn missversteht, passt irgendwie auf die Realitäten. Finde ich ganz wunderbar. Und es gibt auch noch etwas Zweites Kosmologisches. Es gab einen österreichischen Juristen 1846 und der schrieb ein ganz faszinierendes Buch, zu dem auch Einstein eine Vorrede geschrieben hat, über die Tatsache, dass jeder Himmelskörper im ganzen Kosmos, auch unsere Erde, Licht abstrahlt. Und dieses Licht eigentlich die ganze Geschichte enthält, sodass schwirrend im Kosmos die ganze Weltgeschichte, so als gäbe es einen Blick Gottes, umherstreift. Und man muss sie nur einfangen. Und das hat er sehr fantasiereich beschrieben, wie man so etwas einfängt. Sie verstehen, das sind keine Spinnereien, sondern das ist Physik. Und das interessiert mich sehr. In seinem Buch Geschichten vom Kino, erschienen 2007, schildert Kluge eine frühe Filmkamera, die mit Sonnenlicht arbeitet. Daraus kann man kluges Vorstellung ableiten, dass Kino tatsächlich ein kosmologisches oder anthropologisches Prinzip ist, tief fundiert in der menschlichen Erfahrung, ja in der Physiologie des Gehirns. Darum geht es in einer Geschichte des Buches, die von einer Begegnung mit dem Hirnforscher Ernst Kandel in Venedig erzählt. Sonne über den Wasserstraßen des Lido. Das Kino im Kopf des Zuschauers. Ein Geruch von Modder und Fischeiweiß vermischt mit Salzwasser. Von der adriatischen Gegenküste her eine kräftige Brise. Vom Festivalpalast, im Schatten an den Modegeschäften vorbei, gelangt man zum Hotelpalast Excelsior. Ich sitze auf der Terrasse dieses Grand Hotels, mir gegenüber der Nobelpreisträger Professor Dr. Kandel. Er scheint alterslos. Einerseits gehört er zum Jahrgang 1929, das Festival von Venedig wurde erst 1932 gegründet. Andererseits scheint ein Stück seiner Seele im Alter von 9 Jahren stehen geblieben zu sein. Er sitzt neugierig da wie ein 9-Jähriger, aber auch gedächtnisstark. Er bezeichnet sich als Kinonarren. Das erklärt, warum er im Urlaub Filmfestivals besucht. Er ist Herausgeber des Standardwerks für Neurologie und Gehirnforschung in den USA. Herr Professor, Sie sagen, die Gruppen von Hirnzellen, die wie in einem Konzert in jeder Sekunde milliardenfach funken, sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen und auch nicht sprechen können. Und wie verhalten sich dazu die Eindrücke im Kino? Es gibt sie innerhalb der Evolution erst seit 120 Jahren. Eine 48. Sekunde lang ist es dunkel, eine 48. Sekunde lang ist ein Bild belichtet. Das ist für das Hirn eine interessante Bewegungsart. Was davon sieht das Hirn? Sieht es das Schwarz zwischen den Bildern, die Transportphase? Reagiert es im Augenblick der Transportphase, wenn es für eine 48. Sekunde dunkel ist, im Kino autonom, das heißt mit dem Zeichen, die es selbst erzeugt und nur selbst versteht? Ähnlich. Wie im Traum? Oder unter Drogen. Es sieht das Schwarz kontinuierlich, während dasselbe Hirn das Bild als kontinuierlich, wenn auch flimmernd, sieht. Ein polyphoner Eindruck. Unbewusst? Nicht bewusst. Ich weiß ja, dass ich in einem Kino sitze. Vielmehr zweifach bewusst. Ich sehe 2 Filme, einen vom Hirn selbst gemachten aus Dunkelheit und einen in Licht und Farbe, so wie die Augen es referieren, auch mit einer kollektiv und schon durch die Vorfahren hergestellten Empfindung, wie sie der Inhalt der Lichtbilder auslöst. Der Reiz, der das Hirn träumen macht, liegt in dem raschen Wechsel. Der aber bei 2 Stunden Filmlänge eine ganze Stunde dunkel, das Hirn arbeitet autonom, und eine ganze Stunde lang Bild, das Hirn antwortet auf Reize, ergibt. Und das ist besser als Wirklichkeit. Viel besser. Also dieser Hirnforscher, der das große neurologische Standardbuch für USA geschrieben hat und für seine Versuche nachzuweisen, dass es wirklich Organe gibt, die wachsen, übrigens von Prionen gespeist werden, die das Gedächtnis, das Langzeitgedächtnis bilden, dass also man dem Geist erstmals physisch nachweisen kann. Dieser Mann, der ein bewegtes Leben hat, jetzt mit 7 Jahren als Junge aus Wien vertrieben worden. Und jetzt ist er sozusagen das Ass, der Hirnforscher. Da hat mich gefesselt, was der wohl zu Film sagt. Und wir kamen sehr schnell darauf, dass nicht die Augen etwas direkt sehen können, sondern sie referieren, und zwar auf sehr viele Spiegel in dem Hinterteil unseres Kopfes, unseres Schädels. Und dort sind Deuter tätig. Und die deuten das ganz anders als das, was die Sinne selbst sehen oder was die Physik außen ist. Und das Wichtigste davon ist, dass es die Hälfte der Zeit im Kino dunkel ist. Das weiß man nur, wenn man mit Kino arbeitet. Dann weiß man, die Transportphase im Projektor oder in der Kamera ist 1/48 Sekunde. Und die Belichtung ist auch 1/48 Sekunde. Es ist also im Grunde ein Bild immer plus eine Dunkelpause und dann ein Bild. Das Hirn weiß das nicht. Denn das illusioniert sich ab 16 bis 24 Bilder kontinuierliche Bewegung. Tatsächlich aber physiologisch, und das wissen auch diese Hirnzellen, sind sie für die Hälfte der Zeit auf sich selbst gestellt. Das ist ihnen das Liebste. In dem blinden Sänger Homer, ja, fühlen sie sich am wohlsten, da sehen sie die schönsten Bilder. Und dadurch kann man im Kino träumen, weil physiologisch, sagt der Professor Kandel, die Hälfte der Zeit ist dunkel. Wenn Sie 2 Stunden im Kino sitzen, ist es 1 Stunde dunkel gewesen. Das heißt, Sie haben mehr Chancen, selber etwas zu tun mit Ihren Gefühlen und Ihrem Kopf, als vor einem Fernsehschirm oder vor einem Computer, wo Sie jede Zeile lesen und niemals eine Pause haben. Das Träumerische, ja, was man ja dem Kinoerlebnis nachsagt, das hat hier eine physiologische Grundlage in unserem Gehirn und in den Zeitmaßen, in der Technik des Kinos. Das war mir sehr interessant, deswegen habe ich es hier in meiner Geschichte erzählt. Das Kino hirnphysiologisch interpretiert als Droge und Traum. Zugleich aber kann man das Kino soziologisch verstehen als Traumfabrik. Und das hieß für die jungen deutschen Filmemacher der 60er Jahre, dass das Kino sich mit politischen Hoffnungen verband. Formuliert hatten sie diese Hoffnungen in dem berühmten Oberhausener Manifest. Die Gruppierung war in vieler Hinsicht Zufall. Eine Gemeinsamkeit bestand für uns darin, dass wir bisher Kurzfilme gemacht hatten. Die Existenz dieses Formats in Länge von etwa 10 Minuten beruhte auf einer Besonderheit der Filmgesetzgebung in der Bundesrepublik. Die Vorführung von Spielfilmen unterlag der Vergnügungssteuer. Ausgenommen von dieser Steuer waren Filmtheaterprogramme, die einen Kurzfilm vorführten, der von der Filmbewertungsstelle das Prädikat »besonders wertvoll« erhalten hatte. Beim Prädikat »wertvoll« war eine Minderung des Steuersatzes vorgesehen. Auf dieser Basis konnten Kurzfilme an einen Filmverleih verkauft werden, der sie als Vorprogramm zu seinen Spielfilmen einsetzte, damit die Vergnügungssteuer reduziert würde. Für den Film selbst interessierte sich der Verleih nicht. Wir Kurzfilmmacher sahen unsere Kurzfilme im Kino praktisch nie. Wir behielten nach der Produktion des Films eine Standardkopie, die wir für unseren privaten Gebrauch gezogen hatten, und zeigten diese Kopie auf den Festivals. In der Oberhausener Erklärung forderten wir dreierlei. Erstens die Chance für einen ersten abendfüllenden Film. Zweitens die Rückkehr zum Kurzfilm, weil wir Filme dieser Kürze für die elementare Form der Filmgeschichte hielten. Drittens ein geistiges und theoretisches Zentrum für den Film, das der bloßen Filmpraxis gegenübertreten konnte. Wir hatten ja vor Augen die französische Neue Welle. Godard, Truffaut, also Filmemacher, die wir als sehr vertrauenswürdig empfanden. Auch Rossellini, nicht? Das ist die italienische Version des Autorenfilms. Ich glaube noch heute an den Autorenfilm. Ich glaube auch, dass er in der Welt erfolgreich ist und dass er immer wiederkehrt. Denn Autorenfilm bedeutet ja nur, ich mache Filme nicht nach einem Konfektionsmodell, sondern ich mache sie aus meinem Herzen. Und das wird es immer wieder geben. Und das wird wieder mit kleinen Filmen im Internet auch Neuanfang. Die Filmgeschichte beginnt immer erneut. Wie kamen Sie damals überhaupt zum Filmemachen? Was waren frühe Faszinationen? Was war für Sie persönlich damals der große Reiz, zu diesem Medium zu kommen? Nehmen Sie 2 persönliche Eindrücke. Der eine ist, ich bin als Kind, auch als 6-Jähriger, 7-Jähriger, also in Vorstellungen gegangen im Kapitol in Halberstadt, die nicht zugelassen waren für Kinder. Schöne Filme. Schöne Uferfilme, ernste Filme, was Erwachsene sozusagen alles erleben. Und ich war ein leidenschaftlicher Kinogeher und wurde auch reingelassen, weil ich brachte zu der Kassiererin kleine Geschenke aus der Speisekammer meines Vaters, geklaut, und dafür durfte ich rein. Das ist die eine Seite. Wenn Sie aber 1945 das sehen, dass dieses Kino zerbombt wird, in einem Vormittag, in 20 Minuten, sind diese schönen Ränge und diese schöne Beleuchtung und der Gong alle verschwunden und sind Trümmerstück. Ich erzähle die Geschichte ja auch. Dann ist das der zweite Punkt. Es ist etwas verloren gegangen. Und so etwas will man wiederherstellen. Abgebrochene Matineevorstellung im Kapitol. Sonntag, 8. April 1945. Spielfilm Heimkehr. Das Kino Kapitol gehört der Familie Lenz. Theaterleiterin, zugleich Kassiererin, ist die Schwägerin, Frau Schrader. Die Holztäfelung der Logen, der Balkons, des Parketts sind jetzt nach der Renovierung in Elfenbein gehalten. rote Samtsitze. Die Lampenverkleidungen sind aus brauner Schweinslederimitation. Es ist eine Kompanie Soldaten aus der Clues-Kaserne zur Vorstellung heranmarschiert. Sobald der Gong pünktlich um 10 Uhr ertönt, wird es im Kino sehr langsam. Den dazwischen geschalteten Spezialwiderstand hat Frau Schrader gemeinsam mit dem Vorführer gebaut, dunkel. Dieses Kino hat, was Film betrifft, viel Spannendes gesehen, das durch Gong, Atmosphäre des Hauses, sehr langsames Verlöschen der gelbbraunen Lichter, Einleitungsmusik und so fort vorbereitet worden ist. Jetzt sieht Frau Schrader, die in die Ecke geschleudert wird, dort, wo die Balkonreihe rechts an die Decke stößt, ein Stück Rauchhimmel. Eine Sprengbombe hat das Haus geöffnet und ist nach unten zum Keller durchgeschlagen. Frau Schrader hat nachsehen wollen, ob Saal und Toiletten nach Vollalarm restlos von Besuchern geräumt sind. Hinter der Brandmauer des Nachbarhauses, durch die Rauchschwaden, flackert Brand. Die Verwüstung der rechten Seite des Theaters stand in keinem sinnvollen oder dramaturgischen Zusammenhang zu dem vorgeführten Film. Wo war der Vorführer? Sie rannte zur Garderobe, von wo aus sie die repräsentative Eingangshalle, geschliffene Glaspendeltüren, die Ankündigungstafeln sah, alles wie Kraut und Rüben durcheinander. Sie wollte sich mit einer Luftschutzschippe daran machen, die Trümmer bis zur 14-Uhr-Vorstellung aufzuräumen. Dies hier war wohl die stärkste Erschütterung, die das Kino unter der Führung von Frau Schrader erlebt hatte. Kaum vergleichbar der Erschütterung, die auch beste Filme auslösten. Sie umging das Trümmergrundstück des ehemaligen Kinos und drang vom Hof des Nachbargrundstücks aus zum Kellernotausgang vor. Sie hatte einige Soldaten aufgegriffen, die ihr mit Hacken beim Eindringen halfen. Im Kellergang lagen etwa 6 Besucher der Matinee. Die Heizungsrohre der Zentralheizung waren durch Sprengwirkung zerrissen und hatten die Toten mit einem Strahl Heizwasser übergossen. Frau Schrader wollte wenigstens hier Ordnung schaffen, legte die gekochten und entweder durch diesen Vorgang oder schon durch die Sprengwirkung unzusammenhängenden Körperteile in die Waschkessel der Waschküche. Sie wollte an irgendeiner verantwortlichen Stelle Meldung erstatten, fand aber den Abend über niemanden, der eine Meldung entgegengenommen hätte. Sie ging, nun doch erschüttert, den langen Weg zur Langen Höhle, wo sie im Umkreis der Familie Wilde, die während des Angriffs dorthin geflüchtet war, ein Wurstbrot kaute. Dazu löffelten sie gemeinsam aus einem Einmachglas Birnen. Frau Schrader fühlte sich zu nichts mehr nütze. Zum Film selbst bin ich gekommen mit einem Empfehlungsbrief von Adorno, der mich an Fritz Lang, den er aus der Emigration her kannte, nach Berlin verwiesen hatte. Der machte da den Tiger von Eschnapur. Und ich habe sehr stark empfunden, ja, was für eine Geräte das sind, was zum Beispiel gleich neben dem Atelier ja, an spannenden, aufnehmenswerten Filmszenen vorkommt. Habe aber auch gelernt, wie Spielfilm geht, wie ein genialer Regisseur wie Lang doch malträtiert wird von dem Konfektionsbedürfnis mit schlechtem Geschmack, den die deutsche Filmindustrie damals hatte. Und das führte dann dazu, dass ich mit Freunden im Nest in München dann überlegt habe, mit Enno Patalas, der mich dann zu denen hingeführt hat und zum Film, zur Filmgeschichte auch hingeführt hat, wie macht man eigentlich jetzt hier einen Film, der unabhängig ist? So, Hermann der Cherusko hat sich auch gegen die Römer verteidigt, also müssen wir nicht einfach Untertanen des englischsprachigen Films werden. Das war eigentlich der Grundgedanke. Im Jahr der Oberhausener Erklärung übernahm Kluge zusammen mit Edgar Reitz und Detten Schleiermacher die Leitung des Ulmer Instituts für Filmgestaltung. 1963 gründete er seine eigene Produktionsfirma Kairos Film. Dass ich sozusagen Feuer gefangen habe am Film, wenn ich doch eigentlich in Buchform Geschichten erzählen wollte ursprünglich. Das liegt daran, dass ein Buch keine Musik speichern kann, die Bewegung nicht speichern kann. An sich finde ich Bücher das Vertrauenswürdigere. Also über die Zeiten hin kann ich Autoren ihnen nennen, denen ich vertraue, die in der Masse in den 120 Jahren Filmgeschichte nicht vorhanden sind. Da gibt es Godard, da gibt es Dreyer, da gibt es Griffiths, da gibt es Rossellini. Also ich kann Ihnen Vertrauenspersonen für mich vorerzählen. Aber sie sind nicht so häufig wie in der Literatur und nicht so großartig, keiner wie Proust. Und mich aber hat gefesselt, dass man im Film immer zusammenarbeitet. Sie können den Film ja nicht alleine machen. Hat mich schon mal gefesselt. Das zweitens, dass Realität auf eine eigene Art und Weise direkt sich abbildet und dann erst künstlerisch tätig ist. Das heißt, die Masse an Rohstoff ist im Film deutlich größer als in Sätzen, die sie selber bauen. Und das dritte ist Musik, der Ton. Und Geräusch und Musik ist für mich dasselbe. Das heißt, die Tonspur des Films ist für mich von größter Bedeutung. Im Grunde wäre ich prädestiniert für Hörspiel meiner Liebe nach. Denn das hätte mit Buch zu tun, ja, und das hat mit Film zu tun. Es ist reiner historischer Zufall, dass ich da das nicht gelernt habe. Ich muss was fürs Ohr, fürs Auge und für den Sinn haben. Dann bin ich zufrieden. Zu der neuen deutschen Welle des Films in den 60er Jahren gehörten Regisseure wie Volker Schlöndorff und Edgar Reitz, die Kluge in seinem Buch Geschichten vom Kino immer wieder erwähnt. Edgar Reitz führte die Kamera in seinem international erfolgreichen Film Abschied von gestern. 1974 drehte Kluge mit ihm zusammen den Spielfilm In Gefahr und Not bringt der Mittelweg den Tod. Zur Zusammenarbeit kam es auch in den Kollektivfilmen Deutschland im Herbst 1978, eine Auseinandersetzung mit der RAF, Der Kandidat 1980 über den CSU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß und Krieg und Frieden über die Nachrüstungskrise 1982. Wir sind sogenannte weiße Jahrgänge. Das heißt, wir waren Kinder im Jahr 1945-46. Wir sind ganz klar orientiert an dem Film der 20er Jahre, einem klassischen Film, und überhaupt nicht interessiert an der Nachfolge, also der entpolitisierten UFA, die aber doch dasselbe macht wie im Dritten Reich. Und das ist bei Schlöndorff das Politische ganz besonders stark. Bei Reitz sind die künstlerischen Interessen stärker. Der ist ja ein ganz moderner, auch Experimentalfilmer zunächst gewesen. Und mit Reitz habe ich besonders eng zusammengearbeitet. Und wir wollten alle den Film neu gründen, weil wir sagten, das, was in den Kinos zurzeit gezeigt wird, das ist das Kino gar nicht. Und die wunderbaren Anfänge des Films, die wollen wir wiederbeleben und das können wir auch. Und ich muss sagen, wenn Sie Heimat nehmen, ja, die drei Teile, wenn Sie die Schlöndorff-Filme alle nehmen, die ja sehr vielfältig sind, und wenn Sie unsere Kollektivfilme nehmen, dann können Sie ja sehen, was man kann, wenn man unabhängig ist. Und ich hätte gesagt, die Fortsetzung des Autorenfilms mit anderen Mitteln, das ist dieser Kollektivfilm. Der ist übrigens überhaupt nicht kollektiv, sondern ist hochindividualistisch, ja, für die einzelnen Teile. Aber er ist dadurch entspannt, dass mehrere zusammenkommen. Auf dem Theater spielt er auch nicht ein einzelner Monologist, sondern mehrere zusammen. Eine Zeitschrift wird auch von mehreren gemacht, ein Sender von vielen. Und das ist etwas, was im Autorenfilm fehlte. Jeder musste immer sich aufblasen, 90-Minuten-Film machen. Es ist viel besser, wenn Fassbinder 20 Minuten macht, Schlöndorff 20 Minuten, ich 30 Minuten. Und dann bauen wir die Temperamente zusammen. Und das im europäischen Maßstab, das schwebte uns vor. Das wäre die Lösung für den europäischen Autorenfilm geworden. Das wäre nämlich die Lücke, die Hollywood nicht ausfüllt. Im Rückblick zeigen sich Vernetzungen und Chancen, welche die Beteiligten vermutlich selbst nicht erkannt haben. So bestand für einen Moment die Aussicht, dass sich Film und Literatur eng verbänden. Die Jahre von 1958 bis 1979 sind durch industriellen Wandel und Kämpfe der Arbeiterbewegung charakterisiert. Sie wurden durch Dokumentarfilm kontinuierlich begleitet, ohne dass dies auf die Filmöffentlichkeit insgesamt übergegriffen hätte. Im Fernsehen existierte für mehr als 10 Jahre die sogenannte Stuttgarter Schule des Dokumentarfilms. Nur in diesem einen Fall gab es innerhalb einer öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt eine Hauptabteilung für Dokumentation. In ihr arbeiteten Martin Walser, Loriot, Huber, Roman Brotmann und 27 andere, eng benachbart dem Radio-Nachtprogramm des Stuttgarter Rundfunks von Alfred Andersch und Helmut Heißenbüttel. Auf diese Weise bündelten sich ähnliche Energien, wie sie im neuen deutschen Film jener Jahre die Kinoöffentlichkeit mitbestimmten, ohne dass die Chance einer gemeinsamen Öffentlichkeit ergriffen wurde. Eine Fülle neuartiger Versuche findet sich am Ende der Entwicklung. Es entsteht eine Flut von Experimentalfilmen. Einzelne Filmemacher kehren zum Kurzfilm zurück. Es entsteht das Format des Ein-Minuten-Films. Inmitten des Fernsehens bilden sich Kerne der Reform. Der Autorenfilm findet in den Kollektivfilmen, zum Beispiel in Krieg und Frieden und Der Kandidat, zur Zusammenarbeit mehrerer Autoren. Es werden Filme dieser Art, die zwischen Kino und politischem Interesse vermitteln, zwischen französischen, italienischen, osteuropäischen und deutschen Regisseuren geplant. Das blieb unverfilmt. Kluges drittletzter Film, Die Macht der Gefühle, ist programmatisch für Kluges Schaffen und nimmt den Titel seines literarischen Hauptwerks, Die Chronik der Gefühle, vorweg. Herr Kammersänger, Sie sind berühmt für den leidenschaftlichen Ausdruck im ersten Akt. Man hat geschrieben, dass ein Funken der Hoffnung in Ihrem Gesicht stünde. Wie bringen Sie das fertig, wenn Sie als vernünftiger Mensch den grässlichen Ausgang im fünften Akt auch kennen? Das weiß ich im ersten Akt noch nicht. Nur vom letzten Mal her. Sie spielen ein Stück zum 84. Mal. Ja, es ist ein sehr erfolgreiches Stück. Aber da müssten Sie den schrecklichen Ausgang doch ein wenig kennen. Kenne ich auch, aber nicht im ersten Akt. Aber Sie sind doch nicht dumm. Die Bezeichnung würde ich mir auch verbieten. Ja, dann wissen Sie doch, aus den früheren Aufführungen, also um 20.10 Uhr, im ersten Akt, was um 22.30 Uhr im fünften Akt passieren wird. Na und? Ja, wieso spielen Sie dann mit einem Funken der Hoffnung im Gesicht? Weil ich im ersten Akt den fünften Akt nicht kennen kann. Sie meinen, dass die Oper auch ganz anders ausgehen könnte? Freilich. Sie geht doch aber nicht anders aus. 84 Mal schon nicht. Ja, weil es ein erfolgreiches Stück ist. Ja, deshalb 84 Aufführungen, aber es geht am Ende nicht gut aus. Sind Sie gegen Erfolg? Nein, aber es geht im fünften Akt nicht gut aus. Könnte doch aber. 1986 drehte Kluge seinen vorläufig letzten Film »Vermischte Nachrichten«. Dann widmete er sich der Fernsehproduktion. Es war die wichtige Zeit Mitte der 80er Jahre, als das Privatfernsehen in Deutschland eingeführt wurde. Kluge sah darin eine Chance, ein größeres Publikum zu erreichen und gründete 1988 die Produktionsgesellschaft DCTP, Development Company for Television Program. Also nach Fassbinders Tod, 82, nicht kausal damit, hat es sozusagen eine depressive Einstellung bei den Autorenfilmen in Deutschland gegeben, die durchaus berechtigt ist. Der Druck dieses starken angelsächsischen Films war schon enorm auf die Kinos. Und jetzt kommt hinzu, dass der Druck, der durch das private Fernsehen entstand, ab 85, 86, 87, war ebenfalls eminent. Und es ist kein Zufall, dass meinetwegen Herzog ausweicht, ist damals nach Amerika gegangen. Schlöndorff macht Filme in den USA. Reiz macht Heimat und bereitet es vor. Ist ja auch Fernsehen. Und ich habe diese Kulturmagazine dort eröffnet, also eine Öffentlichkeit, die den Autorenfilm im Fernsehen fortzusetzen sucht. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit Spiegel, mit einer großen Werbeagentur japanischer Herkunft, Dentsu, dann mit Süddeutscher Zeitung, BBC, Zürcher Zeitung. Das heißt, wir sind eine relativ große Produktionsgruppe. Auch Focus ist jetzt hinzugetreten. Sie dürfen sich das nicht vorstellen, dass das nur Kulturmagazine wären, sondern die gibt es, weil es außerdem im Hauptteil Informationen gibt. Und zwar besondere Informationen, die die Privaten von sich aus so damals nicht hergestellt haben. Also Information und Kultur als Verbindung, das ist der Gedankengang. Die meisten DCTP-Programme werden auf Vox, Sat1 und RTL spät nachts ausgestrahlt und liegen in dem kommerziellen Umfeld wie Fremdkörper. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit mal nochmal auf Öffentlichkeit und Erfahrung. Das Buch, das ich mit Oskar Negt geschrieben habe und an dem ja sehr viel liegt. Wenn Sie den Begriff Öffentlichkeit nehmen, das heißt, man kann Erfahrung übersetzen durch Erzählung in Öffentlichkeit und dann ist sie etwas Gemeinsames und Kooperatives, dann haben Sie das Pathos, warum ich da drauf rumreite. Insofern war für mich wichtig, dass man in dem neuen Leitmedium, das erkennbar war für uns, dass das das Fernsehen sein wird. Sie gehen eben am 11.09. nicht ins Kino, Sie greifen nicht zum Roman, sondern Sie schalten das Fernsehen an und gucken CNN. Und auch wenn das nur in Notfällen so funktioniert, im Ernstfall so funktioniert, können Sie sagen, das ist ein Leitmedium. Daran orientieren wir uns wie in einem zusätzlichen Fenster unserer Wohnräume. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich eben gerne, dass das, woran mir liegt, was außerhalb des Fernsehens Geltung hat, nämlich Literatur, also Buch, Musik und Wissenschaft und Film, dort auch vorkommen mag. Also dasselbe, was ich vorher im Film versucht habe, versuche ich jetzt hier. Genauso wie man sagen kann, dass Reiz dasselbe, was er vorher im Film realisiert hat, in Heimat, in drei großen Schüben, nochmal im Fernsehen macht. Insofern könnten wir auch genauso gut sagen, jetzt kehren wir im Online 3.0 wieder zurück ins Kino. Das heißt, die Filmgeschichte ist da, wo wir sind. Das ist jetzt wieder so ein hochmütiger Satz. Ja, nicht? Wo wir arbeiten, hat es etwas zu tun mit den Filmen von 1902. Denen wir treu sind, wovon wir Patrioten sind. Und wenn Sie mich noch ernsthafter befragen, dann würde ich sogar behaupten, dass Geschichten, die ich erzähle, filmischer Natur haben. Sie sind aber in den Disziplinen der Literatur erzählt, weil auch Buchstaben enthalten Bilder. Wie schwer war es denn damals, dieses Modell der Kulturprogramme in diesem privaten Umfeld durchzusetzen? Es ist ja von Seiten der privaten Betreiber nicht gerade mit Handkuss entgegengenommen worden. Sie Im Gegenteil, es waren eher, wird es verstanden als trojanisches Pferd oder als Quotenkiller natürlich von Seiten derjenigen, die diese Programme bestücken und vor allem an Unterhaltung interessiert sind. Wie leicht war das für Sie, da dieses Fenster zu öffnen und weshalb sind diese Fenster auch nach hinten gewandert? Jetzt muss man eigentlich bis Mitternacht fast aufbleiben, wenn man sowas sehen will. Also eine meiner Sendungen heißt 10 vor 11, weil sie begann 10 vor 23 Uhr. Ja? Und ich habe den Namen beibehalten, nachdem das nach Mitternacht gerückt ist. Das ist bei Kultur so. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben die Kultur ausgelagert auf Dreisat, Phoenix und dritte Programme. Selber können Sie sagen, das ARD-Programm und das ZDF-Programm in der Hauptsendezeit ist kulturfrei oder berichtet über Kultur. Das ist nicht unser Punkt, ja, sondern in den Ausdrucksformen der Kultur sich ausdrücken, über Lebenserfahrung. Das ist das, was wir wollen. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind viel obstinater, als die Privaten je waren, denn die sind verpflichtet nach der Verfassung, etwas, was sie selber gar nicht, erklärtermaßen gar nicht wollen und ausfüllen wollen, dass sie das mit aufrechterhalten in einem winzigen Prozentsatz, so wie es Pfeffer und Salz bei den Speisen gibt. Mehr ist das ja nicht an Sendezeit. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass der Film gar keine Rolle spielt gegenüber Großmächten, die hinter dem privaten Fernsehen stehen. Wir haben uns dann verbündet mit der Intendantengruppe aus dem Deutschen Bühnenverein, insbesondere Professor Everding, und mit Buchverlagen. Das war immer noch so etwas, was gewissermaßen als nur Kultur ein müdes Lächeln dem Gegenüber abnötigte. Wir haben dann uns mit Spiegel verknüpft, wobei jetzt doch ein Nachdenken kam auf der gegenüberliegenden Seite. Sie wussten, Spiegel kann nicht abhängig arbeiten. Das würde er nie tun. Es ist ein unabhängiges Blatt. Man kann das nicht kaufen, das ist kein Zulieferer. Und gleichzeitig, man kann so etwas aber auch als Privatfernsehen nicht herstellen. Wenigstens zu dem damaligen Zeitpunkt hatte niemand die Überhebung, ja, dass sie das könnten. Und jetzt haben wir dieses alles zu einer Koalition zusammengebaut. Und solange die stärker ist als andere Angebote, kann sich das als ein Stück Öffentlichkeit in der Fernsehöffentlichkeit halten. Wie zufrieden sind Sie denn mit dieser deutschen Fernsehöffentlichkeit? Also etwa, wenn man vergleicht, ich war jetzt gerade erst in Italien, man muss, wenn man da durch die Kanäle zappt, sieht man eigentlich, dass das Niveau meistens geringer ist als bei uns. In Amerika dominiert das Privatfernsehen auch. Öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt es überhaupt nicht. Es gibt Public-TV, aber privat finanziert ist. Also wenn Sie so mal diesen Kulturraum deutsches Fernsehen betrachten und in Beziehung setzen zu dem, was Sie international kennen, können wir da zufrieden sein? Also ich würde so sagen, wir haben eine luxuriöse Fernsehöffentlichkeit gemessen im Weltmaßstab. Ich würde zwar in England sagen, dass BBC etwas Entsprechendes hat, aber schon Frankreichs Fernsehöffentlichkeit, die italienische, die russische, die polnische, können Sie nicht vergleichen mit der deutschen, die ist überlegen. Sie hat Gleichgewichte. Es gibt nirgends ein Land, wo die öffentlich-rechtlichen Anstalten schon mal eine Hauptabteilung für Dokumentation hatten. Und das hatte das Stuttgarter Radio. Das heißt, wenn sich die Öffentlich-Rechtlichen an ihrer Tradition orientieren, dann sind sie eigentlich überragend gut. Das würde ich nicht behaupten, dass sie das in der ARD, in ihrem Hauptprogramm tun. Sie sind im Grunde feige, am Samstag besonders feige. Aber sie haben das Potenz, wirklich das Beste in Europa zu sein, neben BBC. Und das ist bei den Privaten ebenfalls erstaunlich, dass sie durch die Konkurrenz des Öffentlich-Rechtlichen und durch die Implantationen, die sie haben, dass also immer wieder was Gutes drin vorkommt, können sie sich absolut sehen lassen. Und sie machen uns heute sogar direkt, also auch unseren Fenstern, direkteste Konkurrenz. Bei intensivem Willen, sie seien gleichgültig gegenüber Qualität, wenn es nur Quote bringt, ist ihre Behauptung. Aber unbewusst, auch übrigens getrieben von Publikumswünschen, die dann wieder Quote bringen, machen sie Qualität. Das Fernsehen bedingt naturgemäß eine andere Ästhetik als der Kinofilm. Wie schwer fiel Alexander Kluge dieser Medienwechsel? Man kommt aus einem sehr luxuriösen Zustand, dem Kino. Da sind die Leute von weit her hingekommen. Sie haben einen Eintritt bezahlt und sie haben sich eingestellt, 90 Minuten am Ball zu bleiben. Es geht ja kaum einer während der Vorstellung raus. Diesen luxuriösen Zustand haben wir im Fernsehen überhaupt nicht. Jeder schaltet, der nicht will, schaltet sofort um. Das heißt, alles muss sehr viel robuster sein. Es geht durch ein sehr enges Blickfenster, aber ein Fenster, das überall hingeht. Und so etwas muss man sehr ernst nehmen, ob ich es nun schön finde oder nicht. Selbstverständlich finde ich den Saal eines Opernhauses glanzvoller. Ich finde ein Kino intimer, erlebnisreicher. Aber ich kann mir das nicht aussuchen. Wenn ich Filmemacher bin, ja, wenn ich Öffentlichkeitsmacher bin, dann muss ich die Öffentlichkeit nehmen, die ich vorfinde. Und wenn ich auf dem Jahrmarkt jetzt Dichtungen vortrage, dann muss ich das eben gegen das Geschrei des Marktes machen. Und wenn ich im Zirkus auftrete als Artist, dann muss ich mich an den Zirkus halten. Das heißt, wir Künstler können uns nicht aussuchen. Das Einzige, was wir tun können, ist uns verlassen auf den Zuschauer und sich auf den wirklich konzentrieren und ihn erreichen. Darin sind wir parteiisch, wenn Sie so wollen. Das können wir machen. Aber die Umstände, unter denen wir auf die treffen, das können wir uns niemals aussuchen. Ich glaube außerdem nicht an die Hochkunst. Ich glaube, dass Kunst etwas ganz Elementares ist, was im Grunde jeder Mensch macht. Und ein Kind, das eine Geschichte vorgelesen kriegt, vorm Einschlafen, nimmt an Kunst teil. Das ist Erzählen. Und diese grundelementaren Formen, die sind im Kino, die sind bei den Büchern und die sind in allen anderen Formen der Öffentlichkeit eigentlich nicht formalisierbar. Deswegen können sie überall gedeihen. Es gibt in Kluges TV-Arbeit ein herausstechendes Thema, das ihn die Jahre über immer wieder beschäftigt hat. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Eine Zäsur von weltgeschichtlicher Bedeutung insofern, als die Folgen des Gaus für Jahrtausende erhalten bleiben. Kluge hat dazu auch ein Buch veröffentlicht, Die Wächter des Sarkophags, Nachschriften seiner entsprechenden TV-Sendungen. Ich habe 12 Sendungen im Fernsehen darüber gemacht und mache jedes Jahr zu dem Tag wieder eine Sendung. Es hat mich wie nichts bewegt. Ich kann sagen, Stalingrad, Luftangriff auf Halberstadt, Tschernobyl sind für mich gleichrangige Ereignisse. Es kommt hier vor in der Erzählung über den Taucher Ananenko. Das ist zwar nur ein Fernschreiben zwischen Moskau-Korrespondenten der Frankfurter Rundschau und der Frankfurter Rundschau, aber beschreibt etwas, was ich für wesentlich halte, dass dieser Mann, nicht mal ein Ingenieur, aber ein Techniker, der wusste, wie man die Wasserhähne in den Becken unterhalb des Reaktors zuschraubt. Und der ist tatsächlich dort eingetaucht. Der glühende Block in der Schwebe. Taucher Ananenko. Eine Telefonschaltung aus Moskau mit der Frankfurter Rundschau. Sind Sie bereit zur Aufnahme, Frankfurt? Ich bin aufnahmebereit. Dann fange ich an. Können Sie gut hören? Ich höre. Ich bringe jetzt den Text. Sie können anfangen. Das Unheil kommt aus einem Betrieb, der in der Zeitschrift Literaturna Ukraina mit harten Worten beschrieben wird. Desorganisation Pfuscher. Ich zitiere wörtlich, Doppelpunkt, Anführungsstriche. Die Desorganisation hat nicht nur die Disziplin, sondern auch das Gefühl für Verantwortung für das gemeinsame Arbeitsergebnis untergraben. Es wurde eine allgemeine Ermüdungsabnutzung sichtbar. Anführungszeichen zu Ende. Wann war das? Der Artikel wurde einen Monat vor dem Unfall veröffentlicht. Einen Monat vor dem Unfall. Richtig. Sie können weitermachen. Am 25. April, 8 Uhr morgens, zeigen Warngeräte eine Überhitzung in einem der Brennstäbe. Das Kraftwerk wird sofort abgeschaltet. Die Hitze breitet sich jedoch aus. Es kann keiner direkt hingehen oder hinsehen. Man nimmt an, dass sich bei Berührung von Dampf und Metall Wasserstoff gebildet hat, wie bei gewissen Zeppelinen, die explodiert sind. Dieses Gas explodierte. Das war 17,5 Stunden nach dem ersten Schaden. 17,5 Stunden? Jawohl, 26. April, 1.30 Uhr nachts. Die Explosion schleuderte das Dach und die Abdeckung des Reaktors in den Nachthimmel. Jetzt erst fallen alle Not- und Kühlungssysteme aus. Man sieht etwas. Die Graphitblöcke, in die die Brennelemente eingebaut sind, beginnen zu brennen. Der Reaktorkern, und dies kann man nicht sehen, schmilzt. Darüber zum Nachthimmel hin Flammen und Dampf. Ich habe Flammen und Dampf. Ein Ingenieur ist in der Schaltzentrale eingeschlossen, von den Zugängen des Werks nicht mehr erreichbar. Er hantiert dort, führt Überwachungsmaßnahmen aus. Er ist telefonisch zu erreichen. Später bewerfen Flugzeuge den Reaktor mit 5000 Tonnen Blei, Zement und Feuerlöschchemikalien. Es muss die Langzeiterfahrung von etwas geben. Wenn mich etwas bewegt hat und ich mit meinen Kindern damals im April, Mai, im Maienregen 1986 ausgewichen bin nach Portugal, weil wir einen Moment lang wirklich Angst hatten und uns nicht orientieren konnten, wie viele andere auch, dann ist das etwas, was ich meine, das möchte ich behalten. Das heißt, es geht nicht zur Tagesordnung über und ich vergesse es nach einem Jahr und gehe zum ordentlichen Betrieb über. Wir haben beim Klimawandel dasselbe Problem. Es ist nicht so, dass Tschernobyl die einzige Katastrophe in unserer Welt ist. Es wird befürchtet, dass das Gewicht von 5000 Tonnen Sand, Blei und anderem Material, das den Reaktor beerdigen soll, den Reaktorkern nach unten drückt. Anführungsstriche: Der Kern des Reaktorblocks 4 ist weißglühend. Er stellt eine heiße radioaktive Zone dar, die sich irgendwie in der Schwebe hält. Anführungsstriche zu Ende. Man weiß nicht, wie man so etwas festhält? Das ist das Problem. Es wird versucht, einen Tunnel unter das Kraftwerk zu treiben, um von dort den Reaktor mit einer Anhäufung von Blei, Beton und Bohr aufzufangen. Was das? Es kommt noch was. Wir haben noch 4 Minuten. Unterhalb des Reaktors befinden sich 2 Wasserbecken. Sie sind voneinander und zum Reaktor hin durch Betonwände abgeteilt, dazu bestimmt, Dampf aufzufangen. In diesem Becken war noch Wasser enthalten. In das erste Becken ist der Reaktorkern bereits eingebrochen. Erstes Becken im Sinne von oberes? Die Becken liegen nebeneinander. Zwischenzeitlich eingebrochen? Gleich nach der Explosion. Es gibt sofort eine neue Explosion. Weiter. Die Wasserkammer muss entleert werden. Der Mechaniker Alexei Ananenko taucht mit 2 Kollegen hinab. Bitte buchstabieren. A-N-A-N-E-N-K-O. Kann man ihn als Taucher bezeichnen? Taucher Ananenko. An sich Mechaniker. Er hätte ablehnen können. Aber er ist der Einzige der Schicht, der weiß, wo die Hebel sind, an denen er unter Wasser drehen muss. Damit es abläuft. Richtig. Er hat sie gefunden, wird sofort in die Hauptstadt geflogen zur Behandlung. Ich lasse die Hinweise auf das kollektive Zustandekommen der verschiedenen Beschlüsse weg, es werden zu viele Namen. In Ordnung. Haben Sie alles? Alles. Grüße. Alles in Ordnung. Tschüss. Es waren noch 1:20 Übertragungszeit übrig. Die Tür zum Übertragungsraum öffnet sich erst nach Abschluss dieser Zeitspanne. Der Reporter, der Grüße in die Heimat gesandt hatte, besaß Überlegungszeit. Die Form von Kluges Kulturmagazinen ist eigenwillig. Sie unterscheiden sich wesentlich vom üblichen Abbildfernsehen. Schon durch einen flüchtigen Blick kann man feststellen, dass eine Sendung von Alexander Kluge läuft. Es gibt Untertitel, verfremdete Dokumentaraufnahmen, Fotos, Überblendungen, Texte, den Einsatz von Titeln. Formale Verfahren, die Kluge auch in seinen Büchern benutzt, die oft auf Fotos verweisen und wesentlich auf dem Prinzip der Montage beruhen, Überschriften und Vorworte zwischenblenden. Also man kann sagen, es gibt Avantgarde und es gibt Arriergarde. Also es ist wichtig, eine Nachhut zu haben und eine Vorhut zu haben. Die normale Truppe, die läuft von selbst. Und die Formen, ich bin sehr konservativ in den Formen. Wir haben meinetwegen die Debris-Kamera von 1921. Die meisten optischen Wirkungen, die ich da produziere, kommen da vorher, aus dem frühen Film. Dass Titel in einem Film vorkommen sollen oder können, liegt am Stummfilm. Ich glaube nicht, dass der Tonfilm eine ganz große neue Errungenschaft ist. Hat es nur dem Theater angenähert, hat die unabhängige Ausdrucksform des Films eher gelähmt. Also wende ich diese alten Formen gerne an. Warum soll ich nicht was lesen, während ich was sehe? Die Montage selbst, da ist bei mir immer der Schnitt kenntlich gemacht. Also es gibt die ganze Schule im Film, man muss die Realität nachahmen, Abbildrealismus. Naturalismus. So natürlich sein wie die Natur. Aber es ist doch gar keine Natur. Es ist zweite Natur im Fernsehen. Und deswegen soll man ruhig kenntlich machen, wann man eingreift. Und das fällt allerdings auf, weil die Mode ist anders. Und die Tradition der Montage ist aber so, wie ich sie mache. Manchmal muss ich das Bild unsichtbar halten und durch Schrift ersetzen, wenn ich zum Beispiel einen Liebesversuch verfilme. Das ist ein Film über eine Szene in Auschwitz. Dann habe ich eine Scheu, das in Bilder zu zerlegen. Dann ist es besser, in Schrift darüber zu berichten. Also ist es eine Menge von dem, was Günter Gauss mich unterrichtet hat, mich gelehrt hat, was man im Fernsehen alles tun muss, um sozusagen direkte Erfahrung auch im Medium der indirekten Erfahrung zu verteidigen, festzuhalten. Und dazu müssen Sie kleine Obstacles, kleine Hindernisse einbauen, aber das ist kein Stil. Sondern es ist ein Protokoll der Schwierigkeiten, direkte Erfahrung noch zu ermöglichen in einem Medium, das grundsätzlich auf Verwandlung von aller direkten Erfahrung in indirekte beruht. Als Interviewer ist Kluge die Stimme aus dem Off, ein Fragender wie Sokrates, der die Hebammenkunst beherrscht, beim Gegenüber Einsichten zu entbinden. Dabei hat Kluge einige Gesprächspartner, die er mit Vorliebe vor die Kamera lädt, zum Beispiel die Soziologen Oskar Negt und Dirk Becker. In einer DVD-Produktion, die in der Filmedition Suhrkamp unter dem Titel »Die Früchte des Vertrauens« erschienen ist, spricht er mit den beiden über die Unruhe des Geldes, ein Versuch, die aktuelle Finanzkrise zu verstehen. Wenn du einmal das Jahr 1923 nimmst, ja, und ich bitte dich einmal aufzuschlagen, Ende November, da hat man in jenem Jahr, das weit entfernt liegt, hat man Dollars, ja, die bei 4 Billiarden oder Trillionen, ja, oder Quadrillionen Marken. Ja, schwer lesbar, ja. Diese Nullen, 2, 4, 6, 8 Nullen. Und dann entsteht aufgrund einer Zusammenarbeit von dem damaligen Finanzminister und Schacht und dem preußischen Finanzminister Helfferich und anderen eine Konstruktion der Rentenmark. Ja. Was ist das Prinzip der Rentenmark? Also das Prinzip der Rentenmark besteht, so wie ich das sehe, nicht in irgendwelcher Golddeckung, sondern besteht einfach darin, dass man die Summe aller verfügbaren Wälder, Auen, Böden, Häuser, Gegenstände und so weiter als Gegenwert nimmt. Und danach also eine Währung. Obwohl die in Privatbesitz sind, diese ganzen Privatbesitz, es ist eine Frage des Vertrauens. Wenn man das Vertrauen dazu gefasst hat, dass sie wirklich gedeckt ist, glaube ich, funktioniert ein solches Währungssystem. Das hat ja. Das ist ein tiefer Glaube. Ja, ja. Nicht? Es ist kein Eigentumsverhältnis des Staates. Nein. Der Staat könnte im Grunde die mit der Rentenmark verpfändete Souveränität des Landes. Ist ein bisschen ähnlich wie also mit dem Generationenvertrag, weil es ist eine Substanz da. Also es sind Substanzen da, aber die sind nicht also in die alte Rechtskonstruktion zu bringen, sondern es ist es besteht die Möglichkeit, dass man notfalls darauf zurückgreifen kann. Man kann Schatzanweisung auf den Begriff des Vaterlandes. Ja. So wie man notfalls Leute einziehen kann zur Wehrpflicht und sie würden im Kampfe in einem Krieg sterben. Ja. So kann man jetzt sagen, ihr ganzes Eigentum gilt unter der Bedingung, dass wir die Souveränität unseres Landes aufrechterhalten. Ja. Und darauf geben wir eine Schatzanweisung. Ja, und das ist hier genannt Wunder der Rentenmark. Gilt als als Und von einem Tag auf den anderen war der Pfennig wieder etwas wert. Ja? Das ist die radikalste Währungsreform, die wir eigentlich kennen. Ja. In Kluges Buch »Geschichten vom Kino« ist auch von der Krise des Kinos die Rede, vom Sterben der Programmkinos, aber auch von der Dominanz der Serien im Fernsehen. Ist das Kino altmodisch geworden? Das will Kluge nicht gelten lassen. Das Kino komme nämlich in allerlei anderer Gestalt wieder. Eine so gute Erfindung wie das Kino, meint Kluge, machten die Menschen nicht, um sie anschließend wieder vollständig zu verlieren. Aber wie sieht die Zukunft des Kinos seiner Ansicht nach aus? Wo sind Zeichen des Neuen, die die Transformation des Kinos anzeigen? Welche Chancen gibt der Filmemacher den neuen Medien Internet und DVD und dem Netzwerk von YouTube? Ich bin ja kein Wahrsager, aber ich weiß, wie das Kino einmal entstanden ist. Wie 1902 meinetwegen, ja, Ein-Minuten-Filme entstehen in Coney Island, also mitten auf dem Jahrmarkt. Und wie das dann nach New York vordringt. Und dann plötzlich, wie durch Zauberkraft, magnetisiert das Zuschauer in ungeahnter Weise. Diese Bewegungen sind alle spontan. Die kann keiner planen, Gott sei Dank keiner planen. Und auch ich kann die natürlich nicht planen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass wenn Sie MyTube nehmen, ja, dann ist hinter den 2.0 ein 3.0. Und das ist die Stelle, wo sich sozusagen, nachdem sozusagen alles mal selbsttätig war, sich diese Selbsttätigkeit wieder so ein bisschen fokussiert. Also wo man so in den Hafen einfährt, wo auch Leuchttürme stehen und nicht reiner Atlantik herrscht. Und da, glaube ich, gibt es wieder diese Formen. Sie werden aber nicht 90-Minuten-Filme sein. Sie werden mindestens in der Anfangsphase, und die Anfangsphasen sind immer Glücksfälle, werden sie 1 bis 9 Minuten lang sein. Und innerlich, im Subtext, hängen sie zusammen. Emotional hängen sie zusammen. Und wenn man sie also gemeinsam vorführt, werden das 10 mal 9 Minuten, dann sind es wieder 90. Aber es ist nicht die Vorstellung, weil hier keine Kasse da ist, die an der Karten verkauft werden, keine Sitzplätze da sind. Das heißt, alles im Kino wäre hier anders. Trotzdem ist es kein Kino nur zum Zusammensuchen, sondern es ist eher so, dass in nährstoffarmen Meeren die Korallenriffe dasjenige sind, wo sich das Leben erhält. Und solche Korallenriffe, die werden die künftige Form sein, in der Medien überhaupt existieren. Es sammelt sich, ja auch in MyTube, plötzlich eine Gruppe, ganz verschiedenartiger, unvereinbarer Temperamente. Und das nennt man hinterher Kino. Ich glaube aber, dass die Welt als Medium, als Erzählmaschine um den Planeten herum reicher ist, als wir meinen. Dass also das Kino, die Fortsetzung des Kinos längst erfunden ist. Sie hörten »Der Chronist der Gefühle – Eine lange Nacht über Alexander Kluge« von Jochen Rack. Es sprachen Alexander Kluge, Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und der Autor. Ton und Technik Anita Leitner, Wieland Schreiber, Peter Hein, Christian Mayer und Andrei Wladimirov. Regie Jochen Rack. Redaktion Monika Künzel. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle »Keine Angst vor Gedichten« – eine lange Nacht über Thomas Tranströmer und die Poesie von Burkhard Reinartz.